Ich versuchte, ihn mir auszumalen mit seinen Schrecken. Ich schrieb gegen ihn, weil ich seine Entsetzlichkeit zu fassen wähnte. Jetzt ist er da. Ich sehe starke, schöne Menschen einzeln und in Trupps in Kriegsbereitschaft die Straßen durchziehen. Ich drücke Dutzenden täglich zum Abschied die Hand. Ich weiß nahe Freunde und Bekannte auf der Reise ins Feld oder bereit auszuziehen. Körting, Kutscher, Bötticher, von Jacobi, beide Söhne von Max Halbe und viele mehr. Weiß, dass viele nicht zurückkehren werden. Lese Depeschen und Nachrichten, die jetzt schon, ehe noch die Katastrophe eingesetzt hat, einem das Herz aufschreien machen. Ich sehe alles schaudervoll nahe und viel schlimmer noch in der Realität, als die theoretisierende Fantasie es ausdachte. Und ich, der Anarchist, der Antimilitarist, der Feind der nationalen Phrase, der Antipatriot und hassende Kritiker der Rüstungsfurie, ich ertappe mich irgendwie ergriffen von dem allgemeinen Taumel, entfacht von zorniger Leidenschaft, wenn auch nicht gegen etwelche Feinde, aber erfüllt von dem glühenden, heißen Wunsch, dass wir uns vor ihnen retten. Nur, wer sind sie? Wer ist wir? Vorgestern haben die Hände eines Chauvinisten Jaurès gemordet, den Mann, der den Frieden wollte, der eigentlich verkörperte, was wir als die überlegene französische Kultur verehren. Und nun fahren französische Flieger über das Land und werfen Bomben. Da verlassen einen die Theorien. Man wird einer von allen, mit den Instinkten aller, aber mit erhöhtem Leid, weil die Kritik unter dem Gefühl wirksam bleibt und weil alle Parteinahme den Opfern, nicht den Machern gilt. Die Massen sind durch die Aufregung dieser Tage in wahre Hysterie geraten. Überall werden Spione gewittert. Dann rennen die Menschen in Haufen zusammen, misshandeln die Unglücklichen und übergeben sie der Polizei. Wilde Gerüchte laufen um, unkontrollierbar, da die Behörden über fast alles Schweigen bewahren. Danach sollen gestern und heute hier eine ganze Menge Serben und Russen standrechtlich erschossen sein. Sie sollen die Hauptpost, den Bahnhof, den Pulverturm bei Freimann haben in die Luft sprengen wollen. Heute früh wurde ausgesprengt, das Leitungswasser sei vergiftet. Offiziere riefen es warnend aus, ich selbst war Zeuge davon, die Häuser wurden einzeln benachrichtigt. Es stellte sich als leeres Gerede heraus. Man hört ganz heimlich von massenhaften Soldatenselbstmorden etc. Aber doch ist die Einmütigkeit des Gefühls, eine gerechte Sache zu führen, bei aller Verblendung ergreifend. Man ist sehr ernst, aber doch sichtlich gehoben. Heute habe ich eine Erklärung an die Leser des Kain herausgegeben, in der ich begründe, dass ich das Blatt während der Kriegsdauer eingehen lasse. Ferner habe ich mich beim Schwabinger Krankenhaus als Hilfsarbeiter in der Registratur gemeldet. Wo alles schwankt, ich vielleicht morgen nicht weiß, wovon leben, will ich nicht müßig sein. Bekomme ich keine oder eine ablehnende Antwort, dann gehe ich morgen zum Magistrat und frage nach Beschäftigung im humanitären Zivildienst, bei Kranken, Irren oder der Feuerwehr. Vielleicht kann mir da mal meine alte Apothekererfahrung nützlich werden. Mit Heinrich Mann und seinem Unglück von Eheweib war ich auch gestern wieder im Hofgarten zusammen, ehe sie nach Schliersee zurückfuhren. Er berichtete über ein Gespräch mit Rechtsanwalt Dr. Brandl, der die Kriege für notwendig hält, damit die Menschheit dezimiert werde. Wenn man aber näher darauf eingeht, erzählte Mann, meint er unter Menschheit die Münchner Rechtsanwälte. Die Theorie von der Übervölkerung der Erde, der die Kriege begegnen sollen, mag wohl bei vielen aus der Abneigung gegen die Konkurrenz entspringen. Ich glaube, ich habe im Kain schon einmal denen, die mit diesem Blödsinn hausieren gehen, geraten, sich doch selbst umzubringen, um ihrerseits an der Entvölkerung mitzuwirken, statt immer nur die anderen Leute als überzählig anzusehen. Ferner berichtete Heinrich Mann von einem Besuch bei seinem Bruder Thomas. Er zitierte etwas spöttisch dessen Bewunderung für die allen gemeinsame Begeisterung. »Er genießt das wie alles ästhetisch«, erklärte der Bruder, »und mir wurde dabei der tiefste Gegensatz zwischen beiden lebendig. Thomas Mann kommt vom Ästhetischen aus zu seinen Stoffen und verarbeitet sie ästhetisch und mit dem bewussten Bestreben, der Wahrheit des Lebens möglichst nahe zu kommen. Daher wirken seine Romane und Novellen wie exakte Ausschnitte aus der Wirklichkeit, gesehen durch ein abgeklärtes, stilisierendes Temperament. Heinrich Mann kommt von starker Ergriffenheit aus zu seinem Thema. dem er in Aufbau und Ausdruck die raffinierteste Präzision sucht. Daher wirken seine Arbeiten auf das verwandte Künstlerische, Thomas auf das verfeinerte bürgerliche Temperament stärker, und daher gilt mir persönlich Heinrich so viel bedeutender und wertvoller als sein Bruder. München, Mittwoch, der 21. Oktober 1914. Uns kann keiner. Diese Stimmung geht durch alle Kreise. Gestern sprach ich mit Heinrich Mann darüber, der von dieser Überhebung und von der unernsten Auffassung des Krieges überhaupt ebenso angeekelt ist wie ich. Er sieht aber die kulturellen Folgen des Abenteuers noch düsterer an als ich. Mit gleichem Widerwillen beurteilen wir beide den offenen Brief, den Richard Demel vor seinem Einrücken in die Front an seine Kinder gerichtet hat. Ihm war es darin vorbehalten, den allgemeinen schwachsinnigen Hass gegen die Engländer auch noch auf deren größte Geister zu beziehen. Shakespeare und Byron seien Zyniker gewesen. Dann nimmt er sich jedes Feindesland einzeln vor und vermöbelt es in je 5 Zeilen so, dass kein kleinster Wert mehr übrig bleibt. Nur wir Deutsche. Nein, was sind wir für ein herrliches und unvergleichliches Volk? Es kotzt einen nachgerade an, das jeden Tag ein Dutzendmal zu lesen. Ich beobachte mit wachsendem Entsetzen, wie durch die absonderlichen Ereignisse die intelligentesten Gehirne verblöden. Nach dem Krieg wird alle Kultur Europas im Sumpfe sein, wo er am tiefsten ist. München, Mittwoch, der 11. November 1914. Gestern Nachmittag war ich zum Kaffee bei Heinrich Mann. Das war wieder mal ein wahres Labsal. Endlich mal ein Mensch, der den Krieg ohne Befangenheit beurteilt und also tödlich hasst. Lange Gespräche über Jacobi, der durch seine Tollkühnheit beim Angriff auf einen feindlichen Schützengraben trotz der Warnung seiner Vorgesetzten den tödlichen Schuss geradezu provoziert haben soll. Mann meinte, es sei bei diesem keuschen Menschen wohl plötzlich erwachte Abenteuersucht gewesen. Ich dagegen, dass sein temperamentvolles Pflichtgefühl eben auch da restlose Erfüllung suchte, wo es in eine ihm eigentlich wesensfremde Sache gespannt war. Wir amüsierten uns dann über die Presse und stellten fest, dass in Frankreich und Deutschland vom Feind immer wortwörtlich das Gleiche zusammengelogen wird, was im Einzelfalle natürlich hier wie dort einmal wahr sein kann. Über die Schlacht am Isar-Ypres-Kanal meinte man, was muss das für ein unheimlich langer Kanal sein, wo die Deutschen Wochen und Monate lang täglich Fortschritte machen können? Dann zeigte er mir das neueste Forum, wo Herzog nun völlig umfällt und in einem Artikel »Die Losung heißt durch« ganz und gar in das geschwätzige deutsch-patriotische Gesabbere verfällt wie die gesamte Presse. Mann hat ihm einen entschieden ablehnenden Brief geschrieben, und wir waren einig in der angewiderten Verurteilung des charakterlosen Lümmels. München, Montag, der 8. März 1915. In Frankreich hat man längst eine Nachmusterung auch der Ausgeschiedenen vorgenommen. Ich würde, das habe ich mir sorgfältig überlegt, den Gehorsam höchstens so lange leisten, wie man von mir keinen Mord forderte. Den würde ich verweigern müssen, sei es auch auf Kosten des Lebens. Nicht, dass ich so weit mit Tolstoi mitginge, dass ich grundsätzlich niemals die Waffe gegen einen Menschen erhöbe, aber ich müsste dazu von persönlicher Feindschaft geleitet sein. Im Interesse deutscher Börsianer und Industrieller, französischer Arbeiter abschießen? Nein. Hoffentlich bleibt mir die Praxis dieser Überlegung erspart. Bei der Aushebung des Landsturms haben sich groteske Szenen abgespielt. So musste Thomas Mann sich stellen. Er stand nackt vor dem Offizier, der ihn fragte, was er sei. Auf die Antwort Schriftsteller folgte die weitere Frage: »So, was haben Sie denn geschrieben?« Man muss sich das nur vergegenwärtigen, um die ganze Würdelosigkeit dieser Zeit zu begreifen. Ein Mann vom Range Thomas Manns muss splitternackt vor irgendeinem Leutnant stehen und auf dessen ungebildete Näselei über sein Lebenswerk Auskunft geben. München, Dienstag, der 23. März 1915. Nun habe ich gerade in den letzten Tagen wieder gelesen, was ich in den ersten Kriegswochen ins Tagebuch schrieb, und war bei einzelnen Stellen ganz betroffen. Damals brachte ich über deutsche Siege geradezu Freude auf, wohl in dem Gefühl, dass dadurch der Krieg abgekürzt würde. wenn nicht angesteckt von der Massenhysterie, die den Schutz der deutschen Grenzen als Verhütung des allerschlimmsten Unheils ansah. Heute weiß ich, dass der Schauplatz der Gräuel ganz gleichgültig ist für seine Beurteilung. Weiß auch, dass keine Armee besser, mitleidvoller und menschlicher ist als die andere, keine auch grausamer, verbrecherischer und roher. Es scheint mir sicher und auch selbstverständlich, dass die belgische Gräuel-Kommission schreckliche Dinge, die von Deutschen verübt wurden, festgestellt hat und gerade jetzt, wo die Deutschen in West und Ost Vergeltung gegen Schandtaten plakatieren, lassen die Russen kommissarisch feststellen, wie die Hindenburgschen Scharen in Polen und Litauen hausen. Schon zeigt sich, dass die Franzosen gegen die Vergeltungsaktionen in Calais, Paris und Compiègne im Badischen Wiedervergeltung üben, auf die deutschen Repressalien natürlich nicht ausbleiben werden und so abwechselnd weiter mit wachsender Scheußlichkeit. Ebenso werden die Russen nicht zögern, den Vergeltungsakten der Deutschen Strafmaßnahmen folgen zu lassen, die wiederum von unserer Seite gerecht werden müssen. Die Kriegsführung nimmt danach mehr und mehr die Form eines Wettkampfes in Grausamkeiten gegen Zivilisten an, wobei jeder den anderen Barbaren heißt. Zuchthaus Ebrach, Freitag, der 2. Mai 1919. Ich glaube ja, ich weiß, dass die Internationale der kommunistischen Räterepubliken am Ende unserer und der Weltrevolution stehen wird. Aber ich verschließe mich nicht den Befürchtungen, die aus dem höchst gewissenlosen Gebaren der gegenwärtigen sozialdemokratischen Gewalthaber erwachsen. Wenn das Kapital der Besitzenden ernstlich bedroht ist und die durch den fortgesetzten Militarismus veranlasste beschleunigte Entwertung des Geldes, verbunden mit den Wirkungen der revolutionären Arbeiterausstände, besonders in den Kohlengebieten, macht diese Bedrohung in absehbarer Zeit sehr wahrscheinlich, werden die reaktionären Mächte das Äußerste wagen, um die Gewalt an sich zu reißen. Die Sozialdemokraten haben dann ihre Pflicht erfüllt und eine neue Ära Ludendorff mit monarchistisch-despotischer Tendenz blüht auf, die zwar den Untergang des Kapitalismus auch nicht verhindern kann, die aber ein Blutregiment über Deutschland aufrichten wird, das seinesgleichen noch nicht gesehen hat und dessen Ende ich für meine Person bestimmt nicht erleben werde. Denn die Rädelsführer werden nicht lange prozessiert werden. Für diese Ära bereiten die Scheide- und Hoffmänner mit ihrer erbärmlichen, feigen, liebedienerischen Verräterpolitik jetzt den Boden, indem sie das zukunftsfrohe Proletariat niederbütteln und die Nutznießer der sich vorbereitenden nackten Reaktion Noske, Hohenzollern, Wittelsbach in den Besitz des gesamten staatlichen Waffenarsenals und Verwaltungsapparats setzen. Eines Tages werden ihnen die Augen aufgehen, wenn sie selbst als Opfer ihres Verrats mitgehangen werden. Dann werden sie erkennen, dass ihre wahnwitzige Kommunistenverfolgung dem deutschen Volk mindestens 10 Jahre Freiheit und Glück gekostet haben wird. Nur ein rechtzeitiger Sieg der Revolution über Weimar kann uns dieses Unglück ersparen. Aber die nächste Zukunft liegt in düsteren Nebeln vor uns. Ansbach, Dienstag, der 23. März 1920. Das Buch ist spätestens übermorgen fertig. Dann schreibe ich das Ganze ab, um vor der Konfiskation bei der Zensur gesichert zu sein. Das Ganze ist ein großer Hymnus auf Bakunin. Es ist seltsam, ich habe ihn noch gar nicht recht gekannt und auch jetzt kein einziges seiner Werke gelesen, alles nur aus Werken über ihn und seinem Briefwechsel mit Herzen und Orgajow zusammengesucht. Früher habe ich überhaupt nur über ihn einiges wenige gewusst, von ihm gar nichts gekannt. Und nun finde ich eine Übereinstimmung der Ansichten bis in die Einzelheiten, die mich verblüfft. In den gleichen Worten, in denen ich diesen und jenen Gedanken schon geäußert habe, die Abneigung gegen die Vergottung der Wissenschaft etc., finde ich ihn bei ihm antizipiert. Wenn Theosophen mit ihrer Reinkarnationslehre recht haben, möchte ich glauben, in mir wiederhole sich Bakunin. Seinem Pech sehe es auch ganz ähnlich, wenn sein Geist ausgerechnet in den Leib eines deutschen Juden gefahren wäre. Ich lese jetzt Briefe Karl Liebknechts aus dem Felde und aus dem Zuchthaus. Ein wundervoller Mensch. So rein wie wenige. Seine Mörder und die Landauers laufen frei durch die Welt. Wie lange noch? Ich bin guten Mutes, denn ich glaube an die ewige Gerechtigkeit. Ansbach, Mittwoch, der 24. März 1920. Todestag meiner Mutter. 21 Jahre. Das Ereignis lag genau in der Mitte zwischen meiner Geburt und jetzt. Und mit ihm fing in der Tat ein anderer Mensch in mir an, lebendig zu werden. Der Widerstand gegen meinen Widerstand war mit dieser Frau hingegangen. Der Rebell brach durch. Wäre sie am Leben geblieben und statt ihrer der Vater gestorben, mein Leben wäre in anderen Bahnen verlaufen, mindestens in ebeneren, sanfteren. Ich weiß nicht, ob ich's hätte wünschen sollen. Meine Kämpfe haben mich doch sehr reich gemacht. Der fränkische Kurier ist wieder da. Jetzt habe ich einigen Überblick und bin froh. Die Sachen stehen wieder gar nicht schlecht. Das ganze Ruhrgebiet ist in den Händen der Arbeiter, die eine richtige Rote Armee geschaffen haben und siegreich vorrücken. Es hat viel Blut gekostet, dort und anderswo. Aber das Proletariat hat Wunderbares geleistet. Ich bin so sehr glücklich darüber, dass diese geschmähten deutschen Arbeiter so herrlich erwacht sind. Vielleicht werden sie ihre Positionen diesmal noch nicht halten können. Die Widerstände der Bourgeoisie sind furchtbar stark und sie verfügt noch über das ganze Militär. Morgen wird das Buch fertig. Dann kommt das Abschreiben. Mir graut. Und dann kommt das Schlimmste. Das Ding in die Welt schicken. Gelingt es, das Manuskript glücklich aus dem Hause zu schaffen, dann wird es gelesen werden und Sensation machen. Meine Lösung der Einigungsfrage ist die einzig mögliche. Und der Weg wird auch gegangen werden. Ich hoffe auf Rühle und auf ein Machtwort Lenins. Denn die deutschen Parteitrottel brauchen Machtworte, sonst versumpfen sie völlig. Ich freue mich dieses Buches. Da habe ich einen guten Dienst getan. Ansbach, Sonnabend, der 10. April 1920. 71. Geburtstag der Mutter. Heute kam der ganze Pack Zeitungen nachgeliefert. Ich las fast den ganzen Vormittag, so dass ich heute im zweiten Akt des Judas nicht weit gekommen bin. Das Bild, das ich mir von der allgemeinen Lage gemacht hatte, braucht nicht viel retuschiert zu werden. Die Reichswehr ist trotz aller Drohungen mit dem Generalstreik ins Ruhrgebiet einmarschiert, hat wieder schauderhaft gehaust, das bayerische Freikorps Epp scheint grauenvoll gewütet zu haben, und SPD, USP, KPD, Gewerkschaften und Regierungen sind ganz einer Meinung, dass durchaus die Zeit für einen neuen Generalstreik nicht günstig sei. Zenzel hat mir berichtet, dass die Münchner Arbeiterschaft am lautesten nach mir verlangt. Komme ich frei, soll sie sich nicht in mir täuschen. Ich werde nie ein Führer werden, sondern nur ein Aufwiegler. Meine Aufgabe wird sein, und ich hoffe da, in Kain die stärkste Stütze zu finden, das ganze Gesindel von Führern endgültig zu entthronen und dem Volk selbst auf den Kutschbock zu helfen. Gefängnis Ansbach, Montag, der 19. April 1920. Ich bin aus merkwürdigen Gründen gezwungen, vor der Zeit ein neues Tagebuchheft anzufangen. Müller-Meiningen hat einen Gewaltakt begangen, der alles bisher Geleistete in den Schatten stellt. Heute früh erschien bei mir der Verwalter mit zwei Aufsehern. Ich wollte mir gerade die Zähne putzen und erklärte, eine Visitation vornehmen zu müssen. Zunächst an mir selbst. Man fuhr mir in die Taschen und ich musste sogar die Strümpfe wieder ausziehen. Dann wurde ich gegenüber in eine andere leere Zelle gesperrt, wohin ich nicht mal Papier und Bleistift mitnehmen konnte. Trotzdem ist dort ein Gedicht entstanden. Inzwischen wurde meine Zelle völlig ausgeräumt. Und als ich um 2:30 endlich wieder herüber durfte, hatte ich lange zu tun, um die Sachen einigermaßen wieder an Ort und Stelle zu bringen. 7 Stunden habe ich ohne jede Beschäftigung drüben zubringen müssen. Um 9 Uhr kam der Verwalter und las mir einen Wisch vor von der Staatsregierung. Die Festungsgefangenen und Mühsam sind gründlich zu durchsuchen. Sie werden bis auf Weiteres in Einzelhaft gesperrt, der Hofspaziergang fällt weg, keine Zeitungen kommen mehr rein, Besuche werden gänzlich ausgeschlossen. Gründe? Niemand weiß von etwas. Von meinen durchsuchten Sachen vermisse ich bis jetzt meine sämtlichen Tagebücher vom Oktober 1918 ab. Das Reinschriftmanuskript der Einigungsbroschüre, die Kladde ist Gott sei Dank da, die Fotografie Albert Reitzes, das dicke Notizbuch mit den Gelegenheitsgedichten und das Heft mit den losen Blättern meines gestern beendeten Judas-Dramas. Also so ziemlich alles, was für mich persönlich, künstlerisch, beruflich und historisch Wert hat. Ich habe mich den ganzen Tag bemüht, den Staatsanwalt zu sprechen, vergeblich. Was draus wird, ist nicht abzusehen. Also vollständiger Abschluss von der Außenwelt. Ich vergaß noch, wir dürfen nur noch Briefe geschäftlichen und familiären Inhalts schreiben und bekommen Briefe mit politischen Erörterungen nicht mehr ausgehändigt. Keine Zeitung. Niederschönenfeld, Donnerstag, der 21. Oktober 1921. Morgen früh werde ich nun eine Woche hier sein. Und das alles inzwischen Erlebte, derweil nicht notiert wurde, liegt daran, dass ich hier unausgesetzt von lieben Genossen und Freunden mit Beschlag belegt bin. Ich will, nur um nicht den Zusammenhang zu verlieren, ganz kurz referieren. Freitagnacht die Reise mit zwei Gendarmen in Zivil. Sie unterhielten sich mit mir über Bolschewismus. Ich hörte komprimiert sämtliche Einwände des nichtswissenden Spießers mit seinen Geldinteressen. Von Rhein aus ging's zu Fuß die Landstraße hinunter, und als wir in Sicht kamen, sahen wir aus der Anstalt Tücher schwenken, und aus vielen Männerkehlen erklangen die Räte Marseillais. Der Empfang unten bei den Beamten war allerdings toll. Überall Aufseher und Soldaten mit Flinten behängt, im Empfangsraum Taschendurchsuchung und Abtastung. Endlich hinauf, zuerst ich allein. Hinter dem Gitter des ersten Stocks drängten sich die Genossen und brachten ein Hoch auf mich aus. Dann öffnete sich die Eisenpforte und ich lag in den Armen meiner Nächsten. Ich musste dann Dutzende von Händen drücken und Namen hören von Kameraden, die ich erst kennenlernte. Man wies mir zwei winzige, enge, einander gegenüberliegende Jammerzellen an, da keine größere Zelle, wie sie die anderen Freunde meist haben, frei war. Die Freunde des zweiten Stocks mussten uns dann verlassen, da hier die schändliche Einrichtung besteht, dass die Gefangenen noch in der Anstalt voneinander abgesperrt werden. Nur in der Hofzeit werden alle Stunde die Gitter für 15 Minuten geöffnet. Dann kann man Besuche machen und muss aufpassen, dass man spätestens um 5 wieder zu seinen Penaten kommt. Abends um 9 werden die drei Gänge in jedem Stockwerk obendrein noch gegeneinander abgesperrt. Im Gang selbst allerdings wird man nicht noch einmal extra eingeschlossen, sondern kann mit den Anwohnern die ganze Nacht zusammenbleiben. Niederschönenfeld, Montag, der 3. April 1922. Wie weit die Bourgeoisie bereits auf die schiefen Bahnen der Tobsucht geraten ist, zeigen täglich die Artikel des Miesbacher Anzeigers, der zweifellos in all seiner Hemmungslosigkeit den wirklichen Geisteszustand der in Bayern herrschenden Mächte wiedergibt. Gestern wurde der tote Erzberger in ganz unglaublicher Weise besudelt und zum Schluss die Vermutung ausgesprochen, er tanze wohl längst mit Rosa Luxemburg zusammen in der Hölle einen Foxtrott. Der heutige Leitartikel ist noch gemeiner und abgeschmackter. Kurt Tucholsky hat in der Weltbühne eine Reihe roh ermordeter Revolutionäre aufgezählt, deren Tod nicht gesühnt ist und sie als edle Menschen gerühmt. Daraufhin fordert der Miesbacher völlig unverblümt das Blut Tucholskys, indem er ausdrücklich die Offiziere und nationalen Studenten in Berlin angreift, dass der Lumpenhund sich noch auf der Straße zeigen dürfe. Dabei werden Rosa Luxemburg, Liebknecht, Landauer, Eisner mit einem Zynismus beschimpft und mit den rohesten Bajuwarismen beworfen, wie ich es doch noch nicht gelesen habe. Selbstverständlich wird die krasse Aufforderung zum Mord, für die ein kommunistischer Arbeiter jahrelang ins Zuchthaus müsste, straffrei bleiben. Klassenjustiz ist hierzulande ein unbekannter Begriff. Aber es wird Material geschaffen, dessen sich eines Tages die passiv Mitschuldigen schämen werden. Und das garantiert den Zusammenbruch dieser Politik an der Morschheit ihrer eigenen Moral. Bayern stinkt vom Blut Ermordeter. Die junge Generation. Heutzutage führen in bürgerlichen Häusern verliebte Mütter sorgfältig Tagebuch über die frühen Ausstrahlungen des unverkennbaren Genies ihres Lieblings. Der arglose Besucher freut sich an der natürlichen Aufgewecktheit des spielenden Kindes und bekommt plötzlich zu Kaffee und Kuchen eine Sturzflut noch nicht dagewesener Beobachtungen, Randbemerkungen, kritischer Betrachtungen, psychologischer Finessen, dazu stoßweise Zeichnungen, Gedichte und sonstige Wunderwerke des kleinen Phänomens serviert. Man glaubt dann wirklich, den großen Philosophen, Dichter, Maler oder Reformator der künftigen Menschheit vor sich zu sehen und lässt sich erst nach genossener Gastfreundschaft auf dem Nachhauseweg von dem Gedanken ernüchtern, dass seit das Buchführen über die geistigen Emanationen der Kinder in Mode geraten ist, reichlich viele latente Genies auf den Tummelplätzen der öffentlichen Anlagen aus Sand Kuchen backen. Sicherlich wird es den Kindern selbst später ganz nützliche Dienste leisten, dass die Eltern rechtzeitig beobachtet haben, in welche Richtung die Anlagen des Sprösslings streben. Und da die Vorurteile gegen künstlerische Berufe bei der zurzeit kindererziehenden Generation ja einigermaßen geschwunden zu sein scheinen, da andererseits die Registrierung der kindlichen Gescheitheiten zumeist doch nur in Kreisen üblich ist, die dem Nachwuchs die freie Berufswahl leisten können, so wird dadurch manchem jungen Menschen mancher Stein aus dem Wege seiner Entwicklung geschafft sein. Ich erinnere mich eines Abends im alten Café des Westens am Künstlertisch, der voll besetzt war. Schriftsteller, Maler, Bildhauer, Schauspieler, Musiker mit und ohne Namen saßen beisammen. Da warf Ernst von Wollzogen die Frage auf, wer von uns konfliktlos und in Eintracht mit seinen Angehörigen zu seiner Lebensführung als Künstler gekommen sei. Es stellte sich heraus, dass wir allesamt, ohne eine einzige Ausnahme, Apostaten unserer Herkunft, missratene Söhne waren. Grün Deutschland nannte Paul Lindau ironisch die junge Literaturgeneration der Naturalisten, die um das Jahr 1890 gegen die festen Stellungen der in der Atmosphäre der Gründerjahre herangereiften Dichtergarnitur anrannten. Die Harz hatten in ihren kritischen Waffengängen den Kampf eröffnet, ihnen folgten die Brahm, Harden, Servais in der Freien Bühne und Michael Georg Konrad in der Münchner Gesellschaft. Heute fassen wir es kaum noch, dass das Wort Kampf in jenen Auseinandersetzungen um rein kulturelle und künstlerische Geschmackswerte volle Geltung hatte. Aber die Dokumente der Zeit lassen keinen Zweifel, dass die Verteidiger des Alten und die Verfechter des Neuen einander in grenzenloser Erbitterung gegenüberstanden. Es wäre sehr lohnend, aber ist hier nicht meine Aufgabe, die inneren Beziehungen zwischen diesen Literaturkämpfen und den sozialen Erschütterungen aufzuzeigen, die damals spürbar waren, deren kämpferische Äußerungen sich jedoch politisch in vollständiger Trennung von der geistig-kulturellen Arena auswirkten. Es genüge zur Kennzeichnung dessen, was ich meine, die Erinnerung an das russische Analogon aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts, als Dostojewski mit seinem berühmten Vortrag über Puschkin einen Sturm in der jungen Intelligenz aufrührte, dessen an die Fundamente der Gesellschaft greifende Wucht erst Jahrzehnte später erkannt wurde. In der Tat handelte es sich bei der Generation des jüngsten Deutschlands vor 40 Jahren darum, der völlig physiognomielosen Kunst und Literatur eines erst zu politischem Eigenleben erwachenden Volkes ein Gesicht aufzuzwingen. Und das hieß, dem schöngeistigen Publikum die süßlichen Nettigkeiten der Viktor Scheffel und Julius Wolf aus der Hand zu schlagen und ihm die krasse Wirklichkeit ohne Retusche vorzuführen. Vom Throne herunter sauste der Bannstrahl gegen die Rinnsteinkunst und steigerte auf beiden Seiten den Ingrimm. Die junge Generation schuf sich im Buchverlag und auf dem Theater Ellenbogen Freiheit. Satirische Kampforgane wie Jugend und Simplicissimus und streitbare Kabarette, das Überbrettel und die Elf Scharfrichter, wuchsen auf. Im Drama riefen Gerhard Hauptmann, Max Halbe, Georg Hirschfeld rebellische Gedanken aus. In der Lyrik Hermann Conradi, Richard Demel, John Henry Mackay, Karl Henkel, Ludwig Scharf, Franz Held. Im Roman und in dichterischer Prosa Oskar Panizza, Stanislaus Przybyszewski, Johannes Schlaf. In der bildenden Kunst endlich entfesselten Max Liebermann, Lois Corinth, Max Slevog die Entrüstung der Braven. Die aber schlugen mit den Keulen der Kritik hinein in die andrängende junge Schar und beschuldigten sie des Vandalismus und der Vernichtung alles Schönen, das in den Künsten Welt und Menschheit veredle. Vorne dran als Gralshüter überkommener Genre-Kunst standen auf der Wacht Oskar Blumenthal und Paul Lindau, der in seinen alten Tagen noch den Anschluss fand an die Jugend, die das von ihm in Todfeindschaft bekämpfte Gründeutschland ablöste. Er war schon weit über 70, da lernte ich ihn persönlich kennen, und zwar durch Frank Wedekind. Als ich ihn einmal zu stellen versuchte und ihn an seine stockreaktionäre Rolle in den 80er und 90er Jahren erinnerte, meinte er lachend, ja sehen Sie, im Alter wird man kindisch. Und jetzt bin ich auf dem Rückweg zum Säugling bei der jungen Generation angelangt. Zur Zeit meines Eintritts in die Zirkel der literarischen und künstlerischen Genieanhäufungen, Zirkel, deren jeder sich für den Nabel der Welt hielt, war der geistige Kampf, der 10 Jahre zuvor noch ernste gesellschaftliche Bedeutung gehabt hatte, schon zu einem für die Zeitgeschichte recht unwichtigen intellektuellen Gefecht abgeschwächt. Die Moderne hatte gesiegt. Was übrig blieb, waren Geplänkel mit den Nachzüglern der geschlagenen alten Generation, gegen die vor allem noch die Vorläufer der Moderne, Hebbel und Ibsen, durchgesetzt werden mussten. Diesen Kampf hatte das kritische Element unter uns Allerjüngsten übernommen, allen voran Siegfried Jacobson, mit dem ich von seinen Anfängen bei der Welt am Montag bis zu seinem Tode, ohne dass wir je eine eigentliche Freundschaft gepflegt hätten, gute Nachbarschaft hielt. Eine einheitliche Richtung gab es bei uns Jungen in den ersten Jahren des Jahrhunderts gar nicht. Man konnte von uns auch kaum als von einer eigentlichen jüngsten Generation reden. Die repräsentierenden Dichter der naturalistischen Periode lebten, die meisten noch nicht 40 Jahre alt, mitten zwischen uns. Selbst viele von denen, welche der Literaturrevolution der Moderne in eifernder Abwehr gegenübergestanden hatten, waren noch lange keine alten Männer. Ibsen war immer noch eine auch in Literaturkreisen umstrittene Erscheinung. August Strindbergs Größe wurde erst von ganz wenigen erkannt. Um Frank Wedekind erhitzten sich nur die Gemüter der Rabiatesten, die von den anderen als Hypermoderne belächelt wurden. Ein Übergangsgeschlecht rang um Geltung, dessen Werk nichts mehr mit dem Eklektizismus der Heise, Geibel und Lorm zu tun hatte, sich aber bewusst gegen den schematischen Realismus der naturalistischen Schule abgrenzte. Wenn schon etikettiert werden soll, so wird man in Parallele zu der sich zu jener Zeit als Sezession organisierenden neuen Richtung der bildenden Kunst vom Impressionismus auch in der Dichtung sprechen dürfen. Ich nenne, um die innere Verwandtschaft zwischen der jungen Malerei und der aufstrebenden Literatur sinnfällig zu machen, 2 Namen, Leo von König und Wilhelm von Scholz, dessen Gedichtband Der Spiegel damals bei uns noch Jüngeren lebhaft kommentiert wurde. Der Ort, wo die Geister sich allwöchentlich raufen durften, um den besten Platz auf dem Parnass zu erobern, war das Nollendorf-Casino in der Kleiststraße. Dort tagten jeden Freitag die Kommenden, eine lose Vereinigung der jungen Dichter und Künstler. Ihr Gründer war Ludwig Jakubowski gewesen. Er war, als mich Margarete Beutler in diese Gemeinde einführte, schon tot. Als Leiter der Abende fungierte Dr. Rudolf Steiner. Dessen theosophische und anthroposophische Sendung hatte noch nicht begonnen. Seine Priesterschaft stand noch auf recht weltlichem Grunde. Die literarischen Diskussionen dirigierte er mit viel Geschick, provozierte scharfe Polemiken, trieb mit unauffälliger Regie möglichst heterogene Charaktere gegeneinander und beendete schließlich die erregten Debatten mit einem eigenen ausgleichenden Sermon, hinter dessen glatter, von breit ausladenden Gesten begleiteter Beredsamkeit, ich immer einen falschen Unterton glaubte mitschwingen zu hören. Die Kommenden rekrutierten sich durchaus nicht allgemein aus dem gärenden Element jugendlicher Götzenzertrümmerer, im Gegenteil. Die würdigen Herren und Damen, deren literarische Schaffen allen Richtungskämpfen schon deswegen entrückt war, weil es außerhalb hausbackener Familienunterhaltung nirgends zur Erörterung stand, dürften in der Regel die Majorität gebildet haben. Dazu kamen dann noch Schriftsteller, die damals sicherlich Rang hatten, denen aber in der Welt nichts ferner lag als revoltierender Ansturm gegen gefestigte Kulturwerte. Ich glaube nicht, dass etwa Wolfgang Kirchbach oder Ottokar Stauf von der March sich selber je für Revolutionäre gehalten haben. Dann schon noch er, der merkwürdige Eugen Reichel, der uns mit Vorträgen über den braven alten Poesieprofessor Johann Christoph Gottsched bombardierte, welcher in der Anerkennung der Nachfahren auf den Platz Goethes gehöre. Es gelang dem unermüdlichen Reichel sogar, in Berlin eine Gottsched-Gesellschaft zu gründen, für die er die Mitglieder wohl aus den minder kämpferischen Beständen der kommenden und im Übrigen aus philologischen Fachvereinen geworben haben wird. Es wäre undankbar zu vergessen, dass dem jungen, sich eben orientierenden Literaten bei den kommenden auch Persönlichkeiten großen Schlages begegnet und beim Suchen nach geistigen Grundlagen behilflich gewesen sind. Ich gedenke mit besonderer Ehrfurcht des bedeutenden und ausgezeichneten Menschen Leo Berg, der damals mit der Monographiensammlung Kulturprobleme der Gegenwart starken Einfluss auf das geistige Leben in Deutschland ausübte. Die meisten, die ihn kannten, werden den etwas verwachsenen, kränklichen Mann wohl als den galligen Spötter in Erinnerung haben, als den er sich gab. Ich kannte ihn nur von den Zusammenkünften im Nollendorf-Casino, nach denen ich vielleicht 4-5 Mal unten im Café mit ihm zusammenblieb. Da beriet er mich bei der Auswahl meiner Lektüre. Und auf seine Anregung hin schund ich längere Zeit regelmäßig, als nicht immatrikulierter Nassauer, das Literaturkolleg bei Professor Erich Schmidt und die kunsthistorischen Vorlesungen des erst kürzlich nach Berlin berufenen Heinrich Wölflin. Neben Vorträgen und Diskussionen gab es bei den kommenden Rezitationsabende. Ältere, jüngere und allerjüngste Lyriker durften ihre Erzeugnisse zur Kritik stellen. Es war von recht unterschiedlichem Wert, kam aber auch aus höchst gegensätzlichen Weltauffassungen, was dazu Gehör gebracht wurde. Der Kreis um Peter Hille, der stets anwesend war, spielte eine eigene lyrische Melodie. Die dichterische Grundnote gab ein eigenartiges Zusammenklingen von Jean-Paul-hafter Bildfreudigkeit und psalmodierender Getragenheit. Die drei stärksten und begabtesten Persönlichkeiten dieses Kreises, Peter Hille selbst, Else Lasker-Schüler und Peter Baum, deren künstlerische Instrumente orchestermäßig zusammenstimmten, waren gleichwohl keineswegs als Lyriker voneinander abhängig. Die Temperamente waren viel zu verschieden, um eine wechselseitige Beeinflussung zuzulassen, die über das seelische Harmonieren hinausgegangen wäre. Peter Hille hatte gewiss die reichste Tonfülle auf seiner Leier. Dafür glühte die Dichtung der Lasker-Schüler von dem Feuer orientalischer Fantasie, und Peter Baums Verse stiegen schemenhaft aus dem Dämmer mystischer Verträumtheit. Wahrscheinlich waren diese Gedichte eines menschlich und dichterisch aufeinander abgestimmten engen Kreises die wertvollsten, die jene literarischen Unterhaltungsabende überhaupt belebten. Im Übrigen gab es mehr oder weniger konventionelles, erotisches Mondscheingelispel. Die ausgesprochen soziale Note kam hauptsächlich in der jungen Frauenlyrik zum Ausdruck. Und von den wiederholten Veranstaltungen, die ausschließlich der modernen Frauenliteratur gewidmet waren, haben, jedenfalls bei mir, die Vorträge aus den Gedichten der Ada Christen, Ada Negri, Clara Müller-Jahnke stärkere Eindrücke hinterlassen als die nymphomanischen und masochistischen Exhibitionismen der Tagessensationen von damals, Marie Madeleine und Dolorosa. Die bedeutendste Erscheinung unter den jungen Dichterinnen, die bei den kommenden in eigener Person vor ihr Werk traten, war, außer Else Lasker-Schüler, ohne Zweifel Margarete Beutler, deren frohes Bekennen zur freien Mutterschaft zu jener Zeit noch Mut erforderte und deren prachtvolle Bilder aus dem Norden Berlins zum Besten gehören, was die soziale Lyrik überhaupt besitzt. Viel mehr als Rudolf Steiner ist mir der zweite Vorsitzende der Vereinigung der Kommenden, Dr. Heinz Lux, als Freund und Förderer unseres rebellierenden Teiles der jungen Generation erschienen. Eines Abends kam ich mit meinen Versen zu Worte. Ich las Gedichte, die wenig später, als sie in meinem Buch »Die Wüste« gesammelt erschienen, mir den Zugang zur anerkannten Literatur erschlossen. Gedichte voll von Angriff und Anklage, deren Wesen einmal ein Kritiker, nicht ganz salonfähig, aber ziemlich zutreffend, als das Stimmungskotzen eines galligen Magens bezeichnete. Mit dieser Rezitation verdarb ich der Mehrzahl meiner Zuhörer gründlich die Laune. Nach einigem Räuspern wurden empörte Bemerkungen und endlich Schlussrufe laut. Ich hielt inne und fragte, ob ich aufhören oder fortfahren solle. Steiner suchte zu vermitteln und riet, ich möchte Verse auswählen, die den Geschmack der Anwesenden weniger verletzten. Da trat Lux auf mich zu, schüttelte mir die Hand und erklärte, dass ihm die Gedichte ausgezeichnet gefielen. Ich solle weiterlesen, damit ein richtiges Bild meiner Produktion entstehe. Und so las ich weiter, bis ein gegen die Wiener Lyriker gerichtetes Gedicht eine Dame veranlasste, mich dringend zu ersuchen, aufzuhören. Die an den guten Geschmack der Anwesenden gestellten Zumutungen hätten das Maß des Erträglichen längst überschritten. Wenn ich mich recht entsinne, wurde dann abgestimmt und mit Mehrheit entschieden, dass ich abzutreten hätte. Unter den Wiener Lyrikern, denen ich meine sehr unhöflichen Verse gewidmet hatte, Verse, denen ich zur Deutlichmachung die Gebrauchsanweisung auf den Weg gab, auf silbernen Saiten zu begleiten, verstand ich meine Altersgenossen Stefan Zweig, Camille Hoffmann und die in Berlin weniger beachteten jungen Österreicher, die als Trabanten des mir in seiner Kunst durchaus antipathischen Hugo von Hofmannsthal eine Art Dichterschule zu kreieren schienen. Ich habe später besonders den Erzähler Stefan Zweig sehr schätzen gelernt. Vor 2,5 Jahrzehnten aber wütete ich gegen seine silbernen Saiten und Camille Hoffmanns Adagio Stiller Abende und propagierte schimpfend die lauten Abende und die Darmsaiten. Ich tue mir etwas darauf zugute, dass ich mir in dieser Hinsicht immer treu geblieben bin und, seit ich nur als Dichter und Essayist die Feder als Handwerkszeug brauche, die Kunst nie als Selbstzweck habe gelten lassen, sie immer als den dienstbaren Geist gefühlter Erlebnisse, erhabener Gedanken und werbenden Eiferns betrachtet und benutzt habe. Schon 1902 schrieb ich im Armen Teufel einen Artikel Tendenzkunst. Später griff ich wiederholt in heftigen Ausfällen die L'Art-pour-L'Art-Dichtung Stefan Georges und seines Kreises an, und ich glaube heute noch recht zu haben mit der Ansicht, dass das gänzliche Ausbleiben meiner Nachwuchsgeneration nach der unseren dem Fehlen eines künstlerischen Impulses zur Last zu legen war. Erst jetzt wieder, seit wenigen Jahren, flammt neue Kunst aus neuer Jugend, und diese Kunst ist bekennende Fanfare, Manifest, Entheiligung entthronter Götter und jauchzende Verbrüderung mit allen, die der Zukunft entgegenstürmen. Als ich der allerjüngsten aller war, stand ich vereinsamt und als Narr bespöttelt zwischen Gleichaltrigen. Nach unserer Generation, die etwa mit René Schickele abschloss, kam außer sporadischen Kometen wie der sehr bedeutsamen Erscheinung Franz Werfel in langen Jahren nichts. Im Februar 1912 schrieb ich in meine Münchner Zeitschrift Kain die Sätze: Hermann Bahr hat einmal das hübsche Wort gefunden, es ist der Trost der alternden Generation, dass es immer wieder 20-Jährige gibt. Ist es Hermann Bahr schon einmal aufgefallen, dass heute wir, die wir zwischen 30 und 40 stehen, eigentlich die Jüngsten sind? Seit in Wien das Versemachen zum Sport geworden ist, seit man dort bewiesen hat, dass mit einem Band Hofmannsthal in der Hand jeder Gymnasiast gute Gedichte machen kann, gibt es keinen Nachwuchs mehr. Die Literatur, es ist wirklich so, war unter dem betäubenden Parfum des Ästhetizismus eingeschlafen. Sie ist wieder wach geworden. Die 20-Jährigen sind wieder da. Der Nachwuchs führt wieder. Man missgönne mir nicht die Eitelkeit, mich der jungen Generation zugehörig zu fühlen. Schwabing um 1900. Schwabing ist, wie Montmartre, weniger ein geografischer als ein kultureller Begriff. Äußerlich ein Münchner Stadtteil wie jeder andere, mit Läden, langen Straßen, hohen Wohnhäusern, einzelnen Villenstraßen in den an den englischen Garten angrenzenden Bezirken und mit sehr gemischter Bevölkerung. Reiche Leute, hohe Beamte, Staatspensionäre, Professoren, Studenten, Kleinbürger, viel Arbeiter. Und ganz nördlich, wo die Häuser niedrig und spärlich sind, noch durchaus rustikales Ackerbürgertum. Gewisse Partien haben ganz den dörflichen Charakter gewahrt, den Schwabing vor 100 Jahren hatte, als es noch nicht durch eine großstädtische Hauptstraße an München herangebaut, noch nicht von der Residenz als Außenviertel aufgenommen war. Da gibt es noch, rund um eine alte kleine Kirche herum, schiefgestellte ländliche Häuschen und mit mächtigen Bäumen bestandene Biergärten vor verhutzelten Gastwirtschaften, wo einmal die Münchner Bürgerfamilien bei ihren Sonntagnachmittagsausflügen den Verderb der guten Sitten am Hofe der Lola Montes beklagt haben mögen. Dies alles ist nichts, was den Stadtteil Schwabing wesentlich von anderen Städten oder Vororten unterschiede, die, ehedem winzige Bauerngemeinden, von nahegelegenen Metropolen verschluckt wurden und sich deren Ansprüchen nach und nach akklimatisierten. Dennoch ist Schwabing von etwas Besonderem ausgezeichnet, von einer anderen Art Lebensgeist, als er sonst waltet, von einer eigenen seelischen Atmosphäre im Dunstkreis seiner Wohnstätten. Architektonisch kommt das kaum zur Geltung, denn nur einem aufmerksamen Beobachter würde auffallen, wie ungewöhnlich viele Häuser in den eintönigen, von keinerlei Schönheitssinn in den Stadtplan gezeichneten Straßen mit großen, in quadratischen Scheiben geordneten Dachfenstern versehen sind. Das sind die Ateliers, in denen sich jener besondere Schwabinger Geist zu Werken der bildenden Kunst in Öl oder Gips zu materialisieren befleißigt. Und es ist doch wohl auch nicht der künstlerische Schaffensfleiß, der die spezifisch Schwabinger Atmosphäre schafft, denn es kann nicht geleugnet werden, dass das wichtigste Merkmal dieser Atmosphäre die Regellosigkeit der Konvention im Verkehr zwischen den Menschen, in deren künstlerischer Produktion den allerschwächsten Ausdruck findet. Ich habe große Künstler gekannt, in München und anderswo, die in ihren Werken die radikalsten Konventionsverächter waren und in ihrem persönlichen Gebaren alles eher als Schwabinger-Typen. Und umgekehrt sah ich in Schwabinger-Ateliers Bilder und Skulpturen, die sich mit pedantischer Sorgfalt an die akademische Konvention hielten, deren Schöpfer aber in Erscheinung und Lebensführung allen westeuropäischen Gepflogenheiten eine wahrhaft nihilistische Verhöhnung entgegenstellten. Das sind die Gestalten, die den Stadtteil Schwabing zum Kulturbegriff Schwabing machten. Maler, Bildhauer, Dichter, Modelle, Nichtstuer, Philosophen, Religionsstifter, Umstürzler, Erneuerer, Sexualethiker, Psychoanalytiker, Musiker, Architekten, Kunstgewerblerinnen, entlaufene höhere Töchter, ewige Studenten, fleißige und faule, lebensgierige und lebensmüde, wildgelockte und adrett gescheitelte, die bei der denkbar größten Verschiedenheit voneinander, einer individuellen Verschiedenheit, die dem Juste-Milieu ganz unbekannt ist, nur verbunden waren durch ihre gleich himmelweite Entfernung von eben diesem Juste-Milieu, vereint waren in einer unsichtbaren Loge des Widerstandes gegen die Autorität der herkömmlichen Sitten und des Willens, ihr individuelles Gehaben nicht unter die Norm zu beugen. Welche lokalen Eigentümlichkeiten Schwabings besondere Eignung zum Zentrum eines sozusagen experimentellen Gesellschaftsindividualismus bewirkten, kann ich nicht feststellen. Doch scheint die Entdeckung Schwabings nicht erst auf den Einzug der Bohème der 80er Jahre gewartet zu haben, die von dort aus unter der Führung Michael Georg Konrads den Sturm durch Siegestor gegen die Propyläen organisierte, deren Schatten die Villa schützte, wo Paul Heyse im grimmigen Eifer des Hellenismus einer etwas ramponierten Klassizität gegen den Banditismus modernen Geistes verteidigte. Schon vor jenen 100 Jahren, als die Erlesenheit des Münchner Geistes sich in die Verse des Königs Ludwig I. und die Wortwitze des Hoftheater in der Naturrates Moritz Gottlieb Saphir absetzte, suchte sich ein wirklich großer Geist und dabei einer der absonderlichsten Käuze seiner Zeit das damals völlig abgelegene Dorf Schwabing zum Wohnsitz aus. Das war der Philosoph der Christologie, der Theosoph Franz von Baader, der täglich nach München hineinspazierte, irgendeinen harmlosen Handwerksmann beim Knopf fasste und ihm seine Fragen über das Gottesbewusstsein oder seine mystische Sozietätswissenschaft vorlegte. Der einfache Verstand des von Wissenschaft unbelasteten Gehirns sollte die Gelehrsamkeit des weisen Mannes regulieren. Welche prachtvolle Vorurteilslosigkeit, welch unzünftlerisches Verfahren, welche echte und beste Schwabingerei. Dies mag das eigentliche Charakteristikum des Begriffs Schwabing sein, die Unbekümmertheit um das Urteil anderer Leute. Jeder Mensch ist ein Eigener, aber wer es zeigt, heißt anderswo ein Sonderling. Schwabing ist eine Massensiedlung von Sonderlingen und darin liegt seine pädagogische Bedeutung. Schwabings auffällige Minderheit bewirkte bei der unauffälligen Mehrheit, dass sie nicht mehr auffiel. Ja, ganz München gewöhnte sich an das Ungewöhnliche, lernte Toleranz und gönnte der Seltsamkeit ihr Lebensrecht. Jeder, der längere Zeit in München gelebt hat, erinnert sich an des Zigarrenhändlers mit grauem Knebelbart, dessen Haare unter dem Hut hervorstachen, zu einem grauen Zopf geflochten und mit einem Schleifchen zusammengehalten. Der Mann, ich weiß nicht, ob er noch lebt, wohnte selbst gar nicht in Schwabing, aber Es war eine Frucht Schwabinger Erziehung, dass er sich trug, wie es ihm passte. Und eine noch weit schönere Frucht Schwabinger Einflüsse war, dass sich in ganz München kein Mensch über den Frisurindividualismus des Mitbürgers aufregte. Daran, dass sich jemand überhaupt nach ihm umsah, war mit Sicherheit ein Fremder zu erkennen. Im Allgemeinen war die Langhaarigkeit der Schwabinger Männer so wenig wie die Kurzhaarigkeit vieler Schwabinger Frauen. Lotte Pritzel und Emmy Hennings brauchten den Bubikopf nicht erst von der Mode geschnitten zu bekommen, noch die Samtkittel der Schwabinger Maler ein wichtiges Kennzeichen Schwabings. Kennzeichen war nur, dass jeder seine Aufmachung selbst bestimmte. Einer von Eitelkeit, ein anderer von Bequemlichkeit, der dritte von Stilgefühl und mancher auch von seinem Schneider beraten. Uniformität gab es höchstens in dem Ästhetenzirkel um Stefan George. Dort trug man hochgeschlossene Westen mit schwarzen Krawattentüchern bis zum Kinn und dünne silberne Ketten, die um den Hals gelegt waren und in einer Westentasche verschwanden. Das gehörte zu der Weihe, zu welcher die Zugehörigkeit zu jenem Kreis verpflichtete. Denn so trug sich der Meister selbst. Dem Franziska von Reventlow, die Gräfin, respektwidrig den Namen Weihenstephan angehängt hatte. Es wird wohl 1905 gewesen sein, dass ich zum ersten Male einige Zeit angemeldeter Einwohner Münchens und selbstverständlich Schwabings war. Zum Stammlokal wurde das Café Stephanie gewählt, an der Peripherie des Künstlerviertels im Münchner Quartier Latin gelegen. Hier verkehrten massenhaft Maler, Schriftsteller und Genieanwärter jeder Art, auch viele ausländische Künstler, Russen, Ungarn und Balkanslawen, kurz das, was der Münchner Eingeborene in den Sammelnamen Schlawiner zusammenfasst. Ein Ecktisch war für eine Anzahl Berühmtheiten reserviert, deren einige dem Schachspiel oblagen, andere die Tagesereignisse auf den Gebieten der Literatur, der Kunst und des Theaters erörterten. Dort lernte ich Max Halbe kennen und Max Dautendey und habe dann jahrelang an dem Ecktisch fast täglich Schach gespielt mit Roda Roda und Gustav Meyring, mit dem Syndikus der Münchner Kunstakademie, Professor Eugen von Stieler, und mit dem Major, dem Maler und Schriftsteller August von Hoffmann-Bestenhof, einem ehemaligen österreichischen Offizier, mit dem Maler Max Nonnenbroch und vielen anderen. Auch den überaus feinen, klugen und ironischen baltischen Romancier Graf Eduard Kaiserling habe ich dort noch getroffen, bevor er blind und gelähmt ganz an den Rollstuhl gefesselt war. Im eigentlichen Schwabing lag das Café Leopold, wo Albert Langen und seine Mitarbeiter vom Simplicissimus ihre Erholung suchten. Da saß Karl Wolfskehl mit den übrigen Jüngern Stefan Georges, und hier kam ich zum ersten Mal mit der einzigartigen Frau in Berührung, deren große Persönlichkeit, die sich nur im Milieu Schwabings frei entfalten konnte, allein genügen würde, um Schwabings Bedeutung als Kulturbegriff sicherzustellen, der Gräfin Franziska zu Reventlow. Von dieser außerordentlichen Frau, dem innerlich freiesten und natürlichsten Menschen, dem ich begegnet bin, gleichmäßig ausgezeichnet mit höchstem weiblichen Charme, gepflegtester geistiger Kultur, kritischster Klugheit, anmutigstem Humor und vollkommenster Vorurteilslosigkeit, wird in anderen Zusammenhängen mehr zu sagen sein. Das köstlichste Bild Schwabings, mindestens eines bestimmten Ausschnittes dieser kulturgeografischen Kuriosität, hat die Gräfin in dem Buch gezeichnet, das den Namen trägt, Herrn Dahmes Aufzeichnungen oder Begebenheiten aus einem merkwürdigen Stadtteil. Da lernt man dieses Wahnmoching kennen mit seinen Riten und Ekstasen, seinen Verstiegenheiten und seiner Geheimsprache. Es ist eine ebenso liebenswürdige wie schonungslose Verhöhnung des reinen Ästhetentums, das sich zufrieden gab, wenn es die großen Probleme der Menschheit in ein klingendes Wort und ein genießerisches Seufzen eingefangen hatte. Es gibt noch ein anderes Dokument, das die Geheimnisse der Stefan-George-Gemeinde mit ihrer liturgischen Rhythmik nur für Eingeweihte verständlich dem Gelächter Schwabings preisgab. Das war eine in 5 hektografierten Nummern erschienene Zeitung, die den Namen führte Schwabinger Beobachter. Sie kam vor meiner Münchner Zeit heraus, doch hat die Gräfin sie mir einmal zu lesen gegeben. Die Betroffenen sollen sehr entsetzt gewesen sein, als sie herausbekamen, dass die Haupttäterin die allseits umschwärmte Reventlow war. Denn sie hatte das affektierte Getue derart lächerlich gemacht, dass von Weihe und Gloria noch Jahre später einiger Respekt abgebröckelt war. Ein völlig anderes Schwabing lebte in den Bohemlokalen der Türkenstraße. der Dichtelei und dem Simplicissimus. Dort traf sich vagabundierendes Künstlertum und an keine Zeremonien gebundene Fröhlichkeit aller Art Außenseiter. In der Dichtelei machte ich die Bekanntschaft Frank Wedekinds, und zwar auf nicht ganz salonfähige Art. Wir kannten uns vom Sehen und kamen an verschiedene Tische desselben Lokals zu sitzen. Erst da, wohin der Zufall die Gäste einer Wirtschaft manchmal gleichzeitig hinaustreibt, kamen wir nebeneinander zu stehen, wobei Wedekind mit einer höflichen Verbeugung seinen Namen nannte und ein Gespräch begann, das einen kernigen Spruch Martin Luthers zum Ausgangspunkt nahm. Er lud mich dann an seinen Tisch, wo ich Maria Delwart, Mark Henry und anderen vorgestellt wurde, die ich fast alle schon gesehen hatte und bei denen, wie bei Wedekind selbst, der Übergang zur offiziellen Begrüßung nur noch eine Formalität war. Wahrscheinlich hätte mich jener Abend auch ohne Wedekinds originelle Initiative an seinen Tisch geführt, denn die Gesellschaft wuchs dauernd und die meisten, die sich noch einfanden, waren bereits meine Bekannten, darunter Scharf, Dautendey, Hans von Gumpenberg und diverse Schwabinger Damen. Max Halbe war zu jener Zeit wieder oder noch mit Wedekind verkracht, daher wurde ich erst viel später zum Besuch seiner Kegelbahn eingeladen. Darüber und über meine langjährige persönliche Verbindung mit Frank Wedekind ist noch zu berichten. Als die Wirtin der Dichtelei, Kathy Kobus, wenige Häuser entfernt die Künstlerkneipe Simplicissimus eröffnete, begleiteten sie die meisten ihrer Stammgäste ins neue Lokal. Viele meiner Münchner Freundschaften hatten hier ihren Ursprung. Die Maler Albert Weisgerber, Max Unold, die Dichter Hans Bötticher, jetzt Joachim Ringelnatz, Balder Ulden und viele andere waren dort regelmäßige Gäste. Andere, die ich von Berlin kannte, traf ich dort wieder, so Ferdinand Hardekopf und Emmy Hennings. Ich glaube, dort habe ich auch meinen Freund C.G. von Maaßen zuerst getroffen, den ewigen Herausgeber der großen E.T.A. Hoffmann-Ausgabe, Bibliophilen, Satiriker und Lebenskünstler, diesen gelehrten Spötter und ironischen Bücherwurm. Unsere Freundschaft, ursprünglich wohl erwachsen auf dem Boden gemeinsamer Freude an Büchern und Bordeaux-Wein, hat trotz der größten Verschiedenheit unserer Anschauungen standgehalten über Krieg und Revolution und über die langen Jahre meiner zwangsweisen Entfernung aus der menschlichen Gesellschaft bis auf den heutigen Tag. Schwabing. Ich denke an zahllose Stunden der Vergnügtheit, der Besinnung und des künstlerischen Genusses. Ich denke an Faschingsnächte von maßloser Ausgelassenheit und an Menschen von seltsamem Gehaben, aber genialer Beweglichkeit des Geistes. So an den Psychiater Dr. Otto Groß, den bedeutendsten Schüler Sigmund Freuds, dem es wohl zu danken ist, dass die Psychoanalyse aus der einseitigen Betrachtung des Lebens von der sexualen Seite herausfand zur Erkenntnis der sozialen Bedingtheit des seelischen Erlebens. Der wildeste, bewegteste und lustigste Fasching, dessen ich mich in meiner ganzen Münchner Zeit erinnere, war der letzte vor dem Kriege, im Februar 1914. Ich denke vor allem an unser abenteuerliches Gespensterfest bei Köster, dessen Wohnung zu einer wahren Spukkammer hergerichtet war. Das Licht war auf eine grün-violette Färbung gebracht worden, an die Wände waren die schauerlichsten Gräuel gemalt. Am Eingang lag ein ausgestopfter Herr mit offenem Mantel, dem ein Regenschirm aus dem Bauch ragte. Die Gesichter der Festteilnehmer waren mit Kreide verschmiert, über die sich rote Streifen zogen, oder sie waren sonst wie geisterhaft entstellt. Die Frauen waren in mächtige Laken gehüllt oder es hingen ihnen Algen und Wasserrosen in den offenen Haaren. Jeder, der kam, fröstelte zuerst, aber dann entstand aus dem Schauer, den die Umgebung ausströmte, aus dem lachenden Willen, keine abergläubischen Empfindungen aufkommen zu lassen, eine so mutwillige und ausgelassene Stimmung, wie ich sie nie vorher oder nachher miterlebt habe. Die Männer wischten sich die Malerei aus den Gesichtern, die Frauen aber wurden in dem bleichen Licht immer schöner, je mehr der Tanz, die Bowle und die Tollheit der Laune ihnen Farbe gab. Weisgerber, Unold und Körting, die künstlerische Vorarbeit geleistet hatten, war ein Meisterwerk gelungen. Es war eine der letzten Veranstaltungen jenes Faschings, des Münchner Faschings überhaupt. Wenige Monate später begann ein ganz anderes Gespensterfest, von dem viele unserer Freunde, Weisgerber, Jacobi, Franz Mark, nicht zurückkehrten. Für uns andere ist eine andere Welt geworden. Die freie Unbefangenheit des Genießens hat in ihr keine Stätte mehr. Ich habe in Paris einen 14. Juli erlebt, den Erinnerungstag an den Bastille-Sturm. Da wurde auf der Straße getanzt und geküsst, und es war ein Überströmen lustvollen Freiheitsglückes. Die Künstler Schwabings machten im Karneval dieselbe Inbrunst der Freude lebendig. Aber das war nur möglich, weil alle Volksschichten zur gleichen Zeit fröhlich waren und daher einander die Fröhlichkeit im Genießen gönnten. Ich hoffe auf eine Zeit, die der Freude wieder ihr Recht geben wird. Aber meine Schlussfolgerungen aus dem Vergleich mit dem 14. Juli in Paris behalte ich für mich. Ich denke an die trefflichen Schwabinger Mädchen, die Leben und Liebe vorurteilsfrei und unbefangen zu nehmen und zu geben verstanden. Ich denke an die freie seelische Luft, die Schwabing damals durchwehte und den Stadtteil zu einem kulturellen Begriff machte. Das ist alles vorbei. Gewisse Ereignisse veranlassten den Münchner Hofbräubürger, Anstoß zu nehmen an den freien Schwabinger Sitten, und er ging ans Ausräumen. Das geschah gründlich. Selbst Rainer Maria Rilke wurde ausgewiesen. Jetzt beschäftigt man sich in München mit der Frage, warum das geistige Leben der Stadt anscheinend daniederliege. Ja, warum wohl? Der Münchner Bühnenclub und Frank Wedekinds letzte Jahre. Während all der Jahre, in denen ich mitwirkend und beobachtend teilhatte an den Angelegenheiten, die Münchens literarisches, künstlerisches und kulturelles Leben bewegten, erinnere ich mich keiner Zeit, in der nicht zu allen bestehenden, teils der Ergänzung, teils der geistigen Erneuerung wegen, neue Zusammenschlüsse, Zirkel, Klüngel, Vereine und Clubs erörtert, geplant, vorbereitet oder geschaffen wurden. Die Notwendigkeit dazu war für manche Leute immer gegeben. Die Beteiligung vieler Freunde aus verschiedenen Kreisen, stets durch die in München mehr als anderswo zum Lebensstil erhobene Erkenntnis verbürgt, dass Abwechslung Spaß macht. Eines Tages entdeckte der Schauspieler August Weigert, dass es in München noch keinen Bühnenclub gab. Seinem Eifer gelang es in erstaunlicher Schnelligkeit, ein hervorragend geeignetes Clubhaus in der Kanalstraße, nebst den dazu passenden Möbeln, Spieltischen, Vereinsmitgliedern und Geldgebern aufzutreiben. Die Befürchtungen der Torgelstubenkassiererinnen, die Stätten ihrer Wirksamkeit, die Domänen der Dämonen, nannte sie mein Freund Ferdinand Hardekopf, würden nun aussterben, erwiesen sich zum Glück als unbegründet. Immerhin war ein neuer Rummelplatz des Geistes entstanden, auf dem sich die Grazien Schwabings mit allen Münchner Musen und mit den Teufeln des Alkohols und des Kartenspiels balgten. Die Aufzählung von Namen der ständigen und gelegentlichen Besucher des Münchner Bühnenclubs, selbst wenn ich mich auf Berühmtheiten beschränken wollte, würde viel Platz in Anspruch nehmen. Die Tischgenossen aus der Torgelstube fanden sich wohl alle ein. Dazu alle, die zum Theater in etwelcher unmittelbarer oder mittelbarer Beziehung standen, ausgenommen diejenigen, welche sich zu Possart und seinem Einflusskreis enger hingezogen fühlten als zu den Bekennern modernen Geistes. Von manchen meiner Freunde weiß ich kaum mehr zu sagen, ob ich sie öfter im Club oder am Weintisch gesehen habe, wie den Direktor der Münchner Kammerspiele Erich Ziegel und seine Frau Mirjam Horwitz, die Schauspielerinnen Rosa Valetti, Emilia Unda, Annie Mewes, Helene Ritscher und andere. Viele berühmte Gäste aus Berlin traf man nur im Bühnenclub. So habe ich meine persönlichen Eindrücke von der privaten Wesensart eines Mannes wie Ferdinand Bonn nirgends anders als in der Münchner Kanalstraße schöpfen können, wobei mein Urteil ungefähr zu dem Ergebnis gelangte, dass sich hier die ziemlich heterogenen Eigenschaften eines pathetischen Despoten wie Ernst von Possart, eines naiven Marktschreiers wie Danny Gürtler und eines wirklichen Künstlers zu einer halb spaßigen, halb betrüblichen Mischung vereinigten. Alte Bekanntschaften aus der Berliner Zeit wurden im Bühnenclub aufgefrischt, wenn etwa Herbert Eulenberg durch München kam und sich von dem alten, treuen und gemütsweichen Alfred Meyer betreuen ließ. Manche Fremde fühlten sich dort wohler als in öffentlichen Lokalen. Und besonders in der Kriegszeit noch gab es im Bühnenclub Auseinandersetzungen, die woanders kaum so ungefährdet hätten geführt werden können. Wedekind, von Berlin zurückgekehrt, erzählte, wie es in der deutschen Gesellschaft von 1914 zugehe, wo die Eingeweihten einander heimlich pessimistische Neuigkeiten zuflüsterten. Oder ich brachte Martin Andersen Nexö hin, und ungläubige Ohren hörten zum ersten Male einen unbefangenen Ausländer seine Ansichten und Voraussagen äußern. Am 24. Juli 1914 feierten wir den 50. Geburtstag von Frank Wedekind. Ein eigener Ausschuss hatte sich gebildet und war mit dem Aufruf an alle Freunde seiner Persönlichkeit und seines Werkes in die Öffentlichkeit gegangen, sich zu einer demonstrativen Ehrung eines hervorragenden Dichters zu vereinigen. Eine Ehrengabe wurde gesammelt, um diesen Dichter, der als einer unserer bedeutendsten Dramatiker um die Freiheit seines Schaffens bis auf den heutigen Tag schwer kämpfen und leiden musste, ein schwaches Entgelt hierfür und besonders ein Zeichen öffentlicher Verehrung zu bieten. Die nach Wedekinds Tode verbreitete Auffassung, als ob er mindestens in den letzten Jahren seines Schaffens frei und sorglos unter der Sonne unbestrittener Anerkennung gewandelt wäre, ist in der Tat völlig verkehrt. Die stockreaktionäre Münchner Polizei verbitterte Wedekinds Leben bis zuletzt mit den gehässigsten und beschränktesten Zensurmaßnahmen und fand dabei die Unterstützung des sogenannten Zensurbeirates, eines Gremiums von Professoren, überalterten Literaten, Irrenärzten und Prominenten von der Art des Herrn von Possart. Persönlichkeiten von größerem Format wie Max Halbe und Thomas Mann, die man dekorationshalber hineingeholt hatte, traten nach kurzer Zeit ostentativ wieder aus. Meine letzte öffentliche Versammlung vor dem Kriege, in der ich über das Thema sprach, die Bevormundung des Geistes durch den Säbel, beschäftigte sich hauptsächlich mit dem Verbot der Aufführung von Wedekinds Simson, die das Münchner Schauspielhaus zum 50. Geburtstag vorbereitet hatte. In dieser Versammlung am 6. Juli stimmten über 700 Künstler und Akademiker einer von mir vorgelegten Entschließung zu, in der es nach einem grundsätzlichen Protest gegen die polizeiliche Theaterzensur allgemein mit Beziehung auf die Herren Ruederer und von gleichen Russwurm hieß: Die Versammlung erwartet, dass die dem Zensurbeirat angehörenden Herren angesichts des subalternen Charakters und der Einflusslosigkeit ihrer Tätigkeit unverzüglich auf ihr Ehrenamt verzichten und sich solidarisch den gegen die Zensur gerichteten Bestrebungen ihrer Standes- und Bildungsgenossen anschließen werden. Der Appell blieb wirkungslos, aber Josef Ruederer reihte mich in die nicht geringe Schar seiner Spezialfeinde ein. Er soll mörderisch über mich geschimpft haben. Die Polizei nahm das Verbot des Stückes, das in Berlin und Wien unbeanstandet aufgeführt war, nicht zurück und die bayerische Regierung bestätigte ihre Entscheidung. So stand die Geburtstagsfeier, wie es sich für Wedekind gehörte, im Zeichen einer von Ingrimm durchzogenen Trinkfreudigkeit. Es wurden sehr lange und herzlich schlechte Reden gehalten, in denen der Dichter gepriesen und die Zensur verwünscht wurde. Und endlich sprach Frank Wedekind selbst, voll tiefsten Ernstes, hinter dem die Ironie nur den besten Kennern seiner Lebensbeurteilung bemerkbar zuckte. Es war eine Art Predigt über die Berufung des Schriftstellers zur Führung der Volksgesamtheit in jedem geistigen Kampf. Und als Beispiel berief er sich auf die Schriftstellerin Deborah und zitierte ihr Triumphlied: »Es gebrach, an Bauern gebrach es in Israel, bis ich, Deborah, aufkam, bis ich aufkam, eine Mutter in Israel. Lobet den Herrn, die ihr auf schönen Eselinnen reitet, die ihr am Gericht sitzet und singet, ihr, die ihr auf dem Wege geht. Wohlauf, Deborah, wohlauf, und singe ein Liedlein. Da herrschten die Verlassenen über die mächtigen Leute.« Buch der Richter, Kapitel 5. Es ist schade, dass diese Rede Wedekinds, wahrscheinlich die letzte, die er vor vielen Zuhörern hielt, nicht stenografisch aufgenommen worden ist. Sie war mit ihren verblüffenden Gedanken und Vergleichen ein Meisterwerk der Stegreif-Rhetorik und zugleich eine der kennzeichnendsten Kundgebungen dieses erstaunlichen und in jeder Äußerung genialischen Geistes. Sie war ein Bekenntnis zur eigenen Berufung, dabei Anklage gegen die stumpfe Satzung, die dem Schwunge des Genius überall die Flügel stutzen möchte, und warnender Hinweis auf die nahe drohenden Ereignisse, bei denen vielleicht dem Liedlein der Schriftstellerin Deborah die Aufgabe zufallen konnte, die mächtigen Leute noch zur Besinnung zu bringen. Wenige verstanden den tieferen Sinn dieser Tischrede beim Festessen zum eigenen 50. Geburtstag. Aber als Wedekind schloss, da lag doch eine nachdenkliche Ergriffenheit über der Gesellschaft und hätte vielleicht dem ganzen Abend den Charakter gegeben, wäre nicht eine bizarre Überraschung eingetreten. So jäh, als ob Wedekind selbst sie zu grellem Effekt als Regiebemerkung für ein Drama ersonnen hätte. Und so komisch, dass der feierliche Ernst der Festteilnehmer urplötzlich in gewaltiges Gelächter umschlug. Als der Dichter sein Glas auf Kunst und Dichtung und auf die deutschen Schriftsteller als Träger der vorwärts drängenden Kultur geleert hatte und wieder Platz nahm, setzte das Orchester ein. Und mitten in die Stimmung getragener Feierlichkeit, alttestamentarischer Vergleiche, von leisem Spott untertönter Beichte eines verehrten Mannes und sogar eines gewissen Schuldbewusstseins, spritzte das Offenbachsche Couplet: Ich bin Menelaus der Gute, Laus der Gute, Laus der Gute. 8 Tage nach diesem Geburtstagsfest stand die Welt in Flammen. Meine eigenen Erlebnisse an den verhängnisvollen Tagen gehören zum geringsten Teil in meine unpolitischen Erinnerungen hinein. Die allgemeine Aufregung teilte sich selbstverständlich auch der Torgelstube mit. Am 31. Juli gab es zwischen Max Halbe und mir eine Auseinandersetzung darüber, ob der Krieg noch vermeidbar sei, wobei ich Auffassungen bekundete, die schon kein Verständnis mehr fanden. Zufällig waren zwei alte Bekannte in München und mit am Tisch, Max Martersteig und Ernst von Wollzogen, die ich beide danach nie wiedergesehen habe. Ich hatte bei allen den Eindruck, als sehen sie den werdenden Geschehen mit denselben Empfindungen entgegen, mit denen sie etwa die Eröffnung eines neuen Theaters erwartet hätten. Zu später Stunde kam noch Wedekind, der, offenbar um seiner Erregung Herr zu werden, das Gespräch auf fernliegende Gleichgültigkeiten hinlenkte. Ich hielt das nicht aus und lief davon. Am nächsten Tage begann dann schon das Abschiednehmen von Einzelnen, die ihre Einberufung erhalten hatten. Der erste aus unserem Kreis war Bötticher Ringelnatz, der zur Marine abreisen musste. Wedekind war sehr ernst, als er ihm gute Heimkehr wünschte. Ich glaube nicht, dass er sich von dem Begeisterungstaumel auch nur eine Minute hat einfangen lassen. Doch blieb uns, die wir außerhalb der Geisteswelt empfanden, die damals nur sich selbst das Daseinsrecht zugestand und selbst freie Köpfe vollkommen umnebelte, nicht viel anderes übrig, als zu schweigen. Ich war schon am 1. August auf dem Platzl, Gegenstand wilder Bedrohungen, und sah, wie sinnlos und unfruchtbar es war, gegen einen Massenwahn anzukämpfen, solange keine Mitkämpfer gefunden wären. In meinem gewohnten Umgangskreis zeigten sich kaum Spuren von Verständnis für meine Kriegsfeindschaft. Nur Emil Mesthaler entzog sich von Anfang an der allgemeinen Stimmung. Ferner war Heinrich Mann in scharfer innerer Opposition gegen den patriotischen Überschwang, während Frank Wedekind zweideutige Bemerkungen machte und Artikel schrieb, die man heute kritisch lesen sollte, um zu erkennen, wie er sich über die Leser lustig machte, indem er sie in den Glauben versetzte, er sehe die entfesselte Welt mit ihren Augen. Die Hofopernsängerin Almos hatte das Unglück, aus Sarajevo zu sein und nie ein Hehl daraus gemacht zu haben, dass sie mit der Annexion Bosniens durch Österreich nicht aufgehört habe, als Serbin zu empfinden. Eines Abends traf ich sie, und sie gestand mir, dass ich der erste Mensch sei, der sie seit dem Ausbruch des Krieges unverändert freundlich behandle. Der Simplicissimus-Zeichner Henri Bain war Franzose. Er hatte unausgesetzt Anfeindungen zu ertragen, und ich nahm mich nach bestem Können seiner an. Als ich Wedekind davon erzählte, verzog er den Mund. »Ich danke meinem Schöpfer, dass Hannover anno 66 preußisch geworden ist, sonst hätten mich jetzt meine besten Freunde im Verdacht, dass ich die Reude haben könnte.« Ich bin überzeugt, dass Wedekind unter dem Kriegsunglück seelisch furchtbar litt. Ja, ich glaube, dass seine körperliche Widerstandskraft unter diesem seelischen Leid sank und dass er ohne die seelischen Erschütterungen, die er immer bestrebt, seinen wahren Menschen hinter einer Maske verborgen zu halten, in der Unterhaltung verleugnete, der Krankheit nicht so früh unterlegen wäre. Im Sommer 1915 hatte er sich einer Operation unterziehen müssen. Ich besuchte ihn in der Klinik. Er lag sehr bleich und mit völlig vergeistigtem Gesicht im Bett. Da verbarg er sich nicht vor mir und sagte: »Wenn es jetzt mit mir aufhört, was läge schon daran? Die Kultur geht zugrunde, der lebendige Nachwuchs fällt im Kriege. Jacobi, Weisberger. Die Alten und die Temperamentlosen bleiben übrig. Man fühlt sich überflüssig auf der Welt.« Als er dann aus der Klinik entlassen war, sprach er öfter mit mir vom Herzen weg. Ich erinnere mich der Äußerung: »Mir graut vor der Zukunft. Sie werden dasitzen und Heldenstücke erzählen, und wenn unser einer seine Meinung über die Fragen der Kunst oder Religion sagen möchte, werden sie uns übers Maul fahren. Sie waren ja gar nicht dabei. Wie können denn Sie mitreden wollen?« Im Laufe der Zeit, während ich längst die unterirdischen Verbindungen pflegte, von denen ich selbstverständlich auch vor den literarischen Freunden nichts laut werden ließ, fanden sich dann doch engere Zirkel zusammen, die gegeneinander kein Misstrauen mehr fühlten. Im Café Luitpold hatte sich ein Nachmittagskreis gebildet, der dort regelmäßig Frank Wedekind, Kurt Martens, Gustav Meyring und häufig auch Heinrich Mann und mich zusammenführte. Hier wurden mit gedämpfter Stimme die Ereignisse besprochen und aus höheren Gesichtspunkten betrachtet, als den an lauten Tischen beliebten. Meyring gab dabei unseren realistischen Betrachtungen häufig etwas mystische Zutat bei. Mir erklärte er einmal, mir werde im Kriege bestimmt nichts Böses widerfahren, denn ich sei einer der ganz wenigen, die diesen Krieg nie gewollt und nie gebilligt und schon vorher gegen ihn geeifert hätten. Das mache mich immun gegen seine Gefahren. Aber vor einer Revolution solle ich mich in Acht nehmen. Die lebe in meinen Wünschen und würde mich im Guten wie im Schlimmen zu finden wissen. Ich verstehe nichts von Okkultismus, aber gewisse Tatsachen haben Meyring, was meine Person anlangt, wohl recht gegeben. Im Januar 1917 war Maximilian Harden in München. Wedekind rief mich telefonisch an, er gehe zu Harden ins Hotel, der ihm anheimgestellt habe, auch mich hinzurufen. Ich weiß nicht mehr genau, ob wir zu dritt beisammen waren oder ob noch der pazifistische Universitätsprofessor Ernst von Aster dabei war, mit dem ich während der Kriegszeit viel verkehrte. Jedenfalls war diese Zusammenkunft für mich deshalb von hoher Bedeutung, weil ich dabei von Wedekind Auffassungen begründet hörte, die kulturell betont seine Gedanken über Deutschlands Zukunftsgestaltung erkennen ließen und die ich in anderen Zusammenhängen einmal der Öffentlichkeit zugänglich machen möchte. Aufzeichnungen habe ich mir damals nicht gemacht, da sie ihrem Urheber zu jener Zeit noch hätten gefährlich werden können. Sie hätten nämlich jeden Zweifel darüber ausschließen müssen, welche Haltung Frank Wedekind bei den späteren Vorgängen eingenommen hätte. Sein Standpunkt war meinem näher als selbst dem Hardens. Leider hat der Tod die Erprobung seiner Erkenntnis verhindert. Die zweimal operierte Darmfistel machte ihm immer noch zu schaffen, und bei einer unserer letzten Zusammenkünfte erzählte er mir, er werde sich noch einmal operieren lassen. Er habe den Geheimrat Sauerbruch gefragt, ob sich die Schmerzen, die er häufig spüre, nicht beseitigen lassen, und die Antwort erhalten, diese Schmerzen seien an sich ungefährlich und könnten nur durch eine neue Operation behoben werden, die nicht notwendig und so riskant sei wie jede schwere Operation. Er wolle sich hier aber doch unterziehen. Ich habe doch keine Lust, als Krüppel herumzulaufen. Eines Tages hörten wir dann, Wedekind liege in Nymphenburg in der chirurgischen Klinik. Dann hieß es, die Operation sei vollzogen und gut gelungen, doch sei der Patient noch sehr schwach und dürfe keinen Besuch empfangen. Und am 9. März 1918, als ich ahnungslos abends in den Bühnenclub kam, brachte man mir die niederschmetternde Nachricht entgegen, dass Wedekind tot sei. Am 12. März fand auf dem herrlichen Münchner Waldfriedhof Frank Wedekinds Beerdigung statt. Über diese Beerdigung ist schon viel geschrieben und berichtet worden. Der Dichter, dem der Bildhauer Elkan das Symbol eines auf rollender Kugel balancierenden Pegasus aufs Grab gesetzt hat, hätte sie sich selbst nicht widerspruchsvoller, nicht seinem Wesen gemäßer veranstalten können. Das Tragische und das Groteske wogen einander auf. Eine riesige Beteiligung von weinenden Männern und Frauen und von taktlosen Neugierigen füllte die Einsegnungshalle und hörte den Trauerreden zu, deren eine die Neugierigen auf ihre Kosten kommen ließ und die Weinenden zum Lachen brachte. Ein Reporter, von Wedekind aus vermeintlichen Nützlichkeitsgründen in seiner Nähe geduldet, ach, er wollte ja immer den smarten Geschäftsmann spielen und posierte den Opportunisten um jeden Preis und wurde doch nur missbraucht und missdeutet, sappelte am Sarge Geschmacklosigkeiten, die einem die Haare in die Luft trieben, drängte sich dem Toten in eine Nähe, die der Lebende nicht ertragen hätte. Und die Trauergemeinde trippelte von einem Fuß auf den anderen und einer sagte halblaut, das kommt davon. Endlich ging es von der Halle zum Grab. Der lange Zug zerriss und der abgelöste Teil eilte nach, stürmte über den Friedhof, rannte spornstreichs zur Stätte, wo der Sarg gerade hinabgeseilt wurde. Aus dem Gefolge aber löste sich eine wirre Gestalt, suchte Bilder zu stellen, sprach von Filmen und davon, dass er am nächsten Tage bei Frau Tilly Wedekind uns alle versammeln werde, denn er sei jetzt Kinoregisseur und wolle Wedekind durch eine Verfilmung aller seiner trauernden Freunde ein unvergängliches Denkmal setzen. Das war Heinrich Lautensack, der feine, begabte Dichter und Mitbegründer der 11 Scharfrichter. Ich versuchte, den aufgeregten Freund zu beruhigen und zog ihn zur Seite, während August Weigert vor der offenen Gruft stand und meine Gedächtnisverse für Frank Wedekind sprach. Aber in demselben Augenblick, in dem er schloss, riss sich Lautensack von meiner Hand, stürzte am Grabe nieder und rief zum Sarg hinab: »Frank Wedekind, dein letzter Schüler, Lautensack.« Der Wahnsinn war ausgebrochen. Es war die erschütterndste Szene, die ich erlebt habe. Mir brachen die Tränen hervor, dass ich gestützt werden musste. Lautensack kam einige Tage danach ins Irrenhaus, wo er nur noch wenige Monate lebte. Frau Tilly lud die Freunde ihres Gatten zu sich ein und wir stellten gemeinsam die Grundsätze fest für die Herausgabe des Nachlasses. Ich fand dann keine Gelegenheit mehr, tätig an diesem Werk mitzuwirken. Denn im April 1918 wurde mir Zwangsaufenthalt in Traunstein angewiesen, wo ich unter ziemlich bitteren Bedingungen bleiben musste, bis im November andere Pflichten riefen. Die Erde, die über die sterblichen Reste Frank Wedekinds rollte, sie begrub zugleich meines eigenen Lebens musische Leichtigkeit. Mein Domizil in der Augsburger Straße war ein sogenanntes Berliner Zimmer. Sehr geräumig, mit einem zweischläfrigen Bett, einem breiten Sofa und einem etwas gebrechlichen Schreibtisch in der einzigen Ecke, in die das Fenster Licht einließ. Die hübsche, rundliche Wirtin, kleinen Zärtlichkeiten sehr zugänglich, der Mann war Reisender und viel abwesend, war das Ideal einer toleranten Vermieterin. Ich durfte Besuch mitbringen, wie es mir gefiel. Und es kam vor, dass zugleich drei Freunde, denen der Heimweg vom Café des Westens zu weit war oder die gerade kein festes Quartier hatten, bei mir übernachteten. Peter Hille war, wenn er den letzten Zug nach Schlachtensee nicht mehr erreichte, oft mein Logiergast. Auch Scheerbart machte einmal, als ihn die Füße nicht mehr bis nach Hause tragen konnten, von meinem breiten Bett Gebrauch und wollte sich totlachen, als morgens die Wirtin mit der größten Selbstverständlichkeit hereinkam und zwei Portionen Kaffee auf den Tisch stellte. Kam ein Gast von auswärts ins Café, der noch keine Bleibe hatte, wurde er mir einfach mitgegeben. Und ich habe manchmal wildfremde Leute bei mir beherbergt, deren Namen ich bei der Vorstellung nicht verstanden hatte und nie erfuhr. Einmal kostete es große Mühe, einem Zahntechniker, dem Freunde irgendeines meiner Bekannten, zwei Goldstücke zu retten, die er auf den Tisch gelegt hatte. Ich lag noch im Bett, er auf dem Sofa, als der Gerichtsvollzieher erschien, um von mir Geld zu holen. Er wollte sich durchaus des Vermögens meines Gastes bemächtigen, der angstvolle Minuten durchlebte, bis der Beamte sich entschloss, es beim üblichen Vermerk bewenden zu lassen, dass die Pfändung bei mir fruchtlos gewesen sei. Auch tagsüber ging es mitunter lebhaft im Dämmerlicht meines Zimmers zu. Meine gute Wirtin wunderte sich über gar nichts. Sie gewöhnte sich daran, dass langstündige Konferenzen bei mir stattfanden, deren politischen Charakter sie den verarbeiteten Gesichtern und Händen der Teilnehmer und gelegentlich aufgefangenen Worten entnehmen konnte. Sie ließ lustige Künstlergesellschaften herein, ohne sich je über den dann folgenden Radau zu beschweren. Sie erlebte mit ungeheurem Stimmaufwand dargebrachte Rezitationen zur Unsterblichkeit strebender Autoren und gellende Aufschreie junger Schauspielerinnen, die mich und einen zur Talentmusterung eingeladenen Bühnenkünstler durch Vorsprechen klassischer Rollen von ihrer Berufung zur Heroine zu überzeugen suchten. Sie öffnete die Tür mit diskreter Freundlichkeit Besuchern und Besucherinnen und fragte nicht, ob Kunst, ob andere Interessen sie zu mir führten. Selbst als ich in jenem Zimmer meine erste polizeiliche Haussuchung über mich ergehen lassen musste, konnte ich sie als Zeugin herbeirufen und hörte nachher keine Frage nach dem Warum und kein Wort des Missvergnügens. Wirtinnen dieses Schlages, deren ich im Laufe der 15 Jahre meines Lebenswandels als möblierter Herr mehrere kennengelernt habe, aber wahrhaftig nicht viele, bin ich viel Dank schuldig. Mancher Berühmtheit hat die brave Frau Kaffee gekocht, ohne eine Ahnung, wen sie bewirtete. Einmal überraschte mich der Besuch einer nicht mehr jugendlichen, merkwürdig angezogenen, etwas exzentrisch anmutenden Dame, die von mir die Adresse eines Bekannten verlangte. Ich wusste noch nicht, mit wem ich es zu tun hatte, lud sie aber ein, mit mir Kaffee zu trinken, da mich der beredsame Enthusiasmus anzog, mit dem sie von ihren eigenen dichterischen und malerischen Werken sprach. Es war Hermione von Preußen. Das sehr lebhafte Gespräch endete ganz plötzlich. Sie stand völlig übergangslos vom Tisch auf, gab mir die Hand und sagte: »Ich werde noch einmal zu Ihnen kommen. Dann werde ich mich entscheiden, ob ich Sie auch zu mir einladen werde.« Darauf ging sie. Es war meine einzige Begegnung mit dieser seltsamen und, wie ich glaube, bedeutenden Frau. In dieser Zeit war ich nicht selten mit Johannes Schlaf zusammen, der sich damals in einer kritischen Periode befand. Dessen ungeachtet empfing ich mit meinen 25 Jahren von dem Dichter, den ich mehrfach in seiner Wilmersdorfer Wohnung besuchte und der sich auch gelegentlich bei mir zeigte, eine Fülle wertvollster Anregungen und Hinweise. Schlaf verstand es, den kritischen Blick des Jüngeren auf die kleinen Merkmale eines Charakters, eines Kunstwerks, einer Straßenszene hinzulenken, immer wieder die Beobachtung zu schärfen und mit einer aphoristisch hingeworfenen Bemerkung einen einzelnen Vorgang mit der Komplexion des Lebens, einen im Gespräch entwickelten Gedanken mit dem pantheistischen Weltbild seiner Geistigkeit in Beziehung zu setzen. In allen seinen Büchern, den Romanen wie den wissenschaftlichen und philosophischen Werken, spiegelt sich dieses Vermögen der Kritik des Großen durch die Betrachtung und Zergliederung des Kleinen wider. Johannes Schlaf gehört zu den Erscheinungen, bei denen sich Persönlichkeit und Schaffen zur Synthese ergänzen. Zu den Dichtern der naturalistischen Kampfgenerationen, mit denen ich in meiner Berliner Frühzeit noch persönlich in Berührung kam, gehörte auch John Henry Mackay, mit dem ich ja eine ziemlich nahe Verwandtschaft der sozialen Anschauungen verband. Die oft behauptete Diskrepanz zwischen seinen aufrüttelnd kämpferischen Dichtungen und seinem sorgsam abgezirkelten persönlichen Gebaren kann ich eigentlich nicht zugeben. Allerdings ergibt sich wohl aus der Feststellung der Einheitlichkeit seines Charakters als dichtender Propagandist und als Mensch unter Menschen der Abstand zwischen seiner und meiner Weltanschauung, die ich als ziemlich nahe verwandt, keineswegs aber als kongruent bezeichnet habe. Es ist hier nicht der Ort, das, was dieser Wiedererwecker Max Stirners, dieser konsequente Individualist, Anarchismus nennt, von dem, was ich so nenne, erklärend abzugrenzen, obwohl solche Grenzziehung das politische Gebiet kaum zu streifen brauchte. Jedenfalls betonte Mackay bei jeder Unterhaltung, die zwischen uns selbstverständlich fast immer unsere Stellung zur staatlichen Gesellschaft betraf, den Egozentrismus seiner Weltanschauung. »Sie sind gar kein Anarchist«, sagte er dann in seiner etwas behinderten Sprechweise, »Sie sind Kommunist.« Was er wollte, war vor allen Dingen die persönliche Freiheit von gesetzlichen Fesseln aller Art, die Ersetzung jeglicher Zwangsmaßnahme durch die freie Vereinbarung. Und als freie Vereinbarung unter freien Persönlichkeiten betrachtete er in besonderem Maße die aus dem Verkehr der Menschen natürlich gewordene Konvention. So erklärte es sich, dass Mackay trotz seiner Überbetonung der persönlichen Freiheit in seinem Benehmen der konventionellste Mensch war, der im Café des Westens, um mit Rossius zu reden, auflag. Der Dichter des Sturm und des sozialen Sittengemäldes, die Anarchisten, passte empfindlich auf, dass in seiner Gegenwart keine gesellschaftliche Form verletzt würde, kleidete sich in sorgfältig durchdachter Unauffälligkeit, verhielt sich in jeder Situation pedantisch korrekt, wurde aber sehr spitz, wenn jemand etwa den Fauxpas beging, den deutschen Dichternamen Mackay nach seiner schottischen Herkunft auszusprechen. Mackay, wenn ich bitten darf. Es ist kein Zweifel, dass Mackay seine schrullige Gestelztheit mit einer gewissen Absicht zur Schau trug. Er wollte sein Gefühlsleben, soweit er es nicht in seiner Dichtung zum Ausdruck brachte, völlig für sich haben. Niemand sollte in ein Herz hineinsehen, das unmaskiert nur in der Charlottenburger Junggesellenwohnung zwischen einer herrlichen Bibliothek schlagen mochte und dessen menschliche Wärme sich in der pietätvollen Wallung verrät, die Mackay seinem theoretischen Meister Max Stirner auf dem alten Friedhof in der Invalidenstraße einen schönen Grabstein setzen ließ. Ich war im Kaffeehaus häufig in des Freiheitsdichters Gesellschaft, habe ihn aber jetzt wohl seit 20 Jahren nicht mehr gesehen und schließe nur aus der Feststellung, dass ihn der Kürschner noch mit derselben Adresse führt wie damals, dass sich auch sonst nicht viel im Wesen, Denken, Schaffen und Wollen John Henry Mackays geändert haben wird. Meine Wirtin muss wohl die Bohème-Atmosphäre, die ich in ihre Wohnung gebracht hatte, sehr zugesagt haben. Denn eines Tages berichtete sie mir, dass der Herr, der die beiden kleinen Zimmer auf der anderen Seite des Korridors bewohne, ausziehe. Es wäre ihr Recht, wenn einer meiner Freunde sie nähme. Ich hatte gerade wieder einen Schlafburschen zu beherbergen. Das war der Prager Lyriker Viktor Hadwiger, der plötzlich im Café des Westens aufgetaucht war und mir dort eine Empfehlung, ich glaube, von Hugo Salus überbrachte. Ein großer, schwerer Mensch, dem die ungeordneten blonden Haarsträhnen und der kräftige Knebelbart ein ziemlich wildes Aussehen gaben, das, zumal in Verbindung mit seinem äußerst robusten Auftreten, die tiefe Bildschönheit seiner Verse nicht ahnen ließ. Der wurde also jetzt mein Zimmernachbar. Und ich wurde der ständige Zeuge seiner Maßlosigkeiten. Hadwiger war maßlos in allem, im Trinken, Rauchen und Fluchen, im Überschwang der Glückseligkeit und im Weltschmerz. Hatte er kein Geld, um Tabak oder Schnaps zu kaufen, war er bei einer Frau abgefahren, ärgerte er sich über irgendwas, dann konnte er mörderisch schimpfen. Ich habe keinen anderen Menschen getroffen, dem in der Wut eine solche Sturzflut haarsträubendster Unflätigkeiten zur Verfügung stand. War ihm aber etwas zum Guten ausgegangen, hatte er unerwartet Geld bekommen, war ihm ein Gedicht gelungen, hatte sich ein Mädchen von ihm küssen lassen, dann leuchteten seine großen hellblauen Augen, seine Stimme wurde weich und schmeichelnd und man spürte ein inneres Tanzen in dem mächtigen Körper des Mannes. Mehrmals weckte mich Hadwiger in der Nacht auf, kam polternd in Unterhosen in mein Zimmer herüber und wollte wissen, ob mir ein Vers gefalle oder ob ich diese oder jene Wortverbindung in einem Gedicht für zulässig halte. Oder er brachte ein eben fertig gewordenes Gedicht, erklärte es in unbändiger Begeisterung als das Beste, das ihm je gelungen sei, und trug es mit Bärenstimme vor. Ich hielt so viel von Hadwigers dichterischer Begabung, dass ich ihm einen Abend im Peter-Hille-Kabarett zur Vorlesung verschaffte, bei dem ich in einleitenden Worten die Überzeugung aussprach, hier wachse das lyrische Talent der Zukunft heran. Viktor Hadwiger ist 1911 mit 33 Jahren gestorben. Außer dem 1903 erschienenen Versband »Ich bin« und wenige Novellen ist meines Wissens zu seinen Lebzeiten kein Buch von ihm gedruckt worden. Nach seinem Tode gab Dr. Anselm Rüst ein ganz kleines Bändchen ausgewählter Gedichte heraus, das unter dem Titel »Wenn unter uns ein Wanderer ist« bei Alfred Richard Meyer verlegt wurde. Auf dem Umschlag des Heftes, sprechend ähnlich und psychologisch glänzend erfasst, steht, von John Höxter gezeichnet, der Kopf des Dichters. In das zweite freigewordene Zimmer meine Wirtin zog Hans-Heinz Evers. Das war der einzige unter uns, dessen Freude an ungezwungenem und bewegten Leben von praktischem Geschäftssinn wohltätig gebändigt war. Sofern von meinen Wegen die Bahn lief, die Evers manchmal besonders in späteren Jahren einschlug, so muss ich gerechterweise zugeben, dass er ein immer zuverlässiger und selbstloser Freund war, der hinter der Pose des Rohlings und Satanisten den stets sprungbereiten Eifer versteckte, anderen aus jeder Patsche zu helfen. Er verstand sich auf Geld verdienen, aber wo es irgend ging, ließ er andere mitverdienen. So beredete er einen Verleger zur Herausgabe einer groß angelegten, vorzüglich ausgestatteten Kinderzeitschrift, deren Chefredakteur er wurde. Der ganze Künstlerkreis, mit dem er in Verbindung stand, lebte damals von den guten Honoraren, die Evers für jeden von uns zu lockern wusste. Er bekam von Wertheim den Auftrag, zu Weihnachten ein Fabelbuch zu schreiben und ließ mich an der Arbeit teilnehmen. Es wurde eine Elefantengeschichte in Knittelversen, die in Anlehnung an Ridiamus Willis Werdegang den Titel bekam Billys Erdengang. Wir haben das Buch gemeinsam mit Paul Hase, der es entzückend illustrierte, in wenigen Stunden einander mit immer lustigeren Einfällen überschreiend hingehauen, und es erlebte viele Auflagen. Daraufhin bekam Evers von derselben Firma, dem Globus Verlag, die Aufgabe gestellt, einen Führer durch die moderne Literatur zu verfassen, der auch erschienen ist. Der Untertitel lautete 300 Würdigungen der hervorragenden Schriftsteller unserer Zeit. Herausgegeben von Dr. H.H. Evers unter Mitwirkung der Schriftsteller Viktor Hartwiger, Erich Mühsam, René Schickele und Dr. Walter Bläsing. Dieser Dr. Walter Bläsing war eine imaginäre Persönlichkeit. Wir erfanden den Namen, um die Würdigungen derjenigen Schriftsteller und Dichter zu verantworten, von denen keiner von uns genügend wusste, um seinen Namen unter eine kritische Betrachtung setzen zu mögen. Da wurde das Nötige aus schon vorhandenen Literaturführern zusammengekratzt und Dr. B. drunter geschrieben. Übrigens hat der gute Evers sich in diesem Buch auch sonst allerlei Freiheiten geleistet. So finde ich in meinem Exemplar bei dem mit meinem Namen gekennzeichneten Passus über Frank Wedekind die wütende Bleistiftbemerkung »Quatsch, habe ich nicht geschrieben«. Aber das macht nicht viel aus. In seinem Bestreben, Gönner zu sein, war Hans Heinz immer ein treuer Kamerad. Und er hat mir und vielen anderen über verteufelte Schwierigkeiten hinweggeholfen. Er ist ein Mensch, über den jeder schimpft, wenn er nicht dabei ist, und dessen liebenswürdige Selbstverständlichkeit bei der persönlichen Begegnung sofort jede Verstimmung zerstäubt. Die Geschichte, wie ich für meine Gedichte den ersten Verleger fand, hat eine Vorgeschichte, die weder mit den Gedichten noch mit Verlagsangelegenheiten zusammenhängt, sondern mit einem von Alkohol und Galgenhumor getränkten Abend bei Paul Scheerbart. Eines Abends im August 1903 kam ich zu Scheerbarts. Mein letztes Geld hatte ich in Zigarren angelegt, die ich zu dem Abendbrot beisteuern wollte, das ich dort zu bekommen hoffte. Ich traf Lentrott an, der eine Flasche Schnaps mitgebracht hatte, aber auch keinen Pfennig weiter besaß. Der Bär, Scheerbarts Frau, war betrübt. Es war außer ein wenig Brot ohne Butter nichts mehr im Hause. So saßen wir zu viert da, jeder mit einer dicken Zigarre, und machten das wenige Brot mit viel Schnaps schmackhaft. Wir fanden, dass es so nicht weitergehe, und Paul Scheerbart erklärte, es muss etwas geschehen. Nachdem verschiedene Vorschläge gemacht und verworfen waren, unter anderem der, ein Omnibusunternehmen mit Kabarettunterhaltung ins Leben zu rufen, beschlossen wir, eine Tageszeitung zu gründen. Es musste etwas ganz Neues sein, und wir einigten uns darauf, dass die Zeitung nur Lügen enthalten sollte, und zwar, wie Scheerbart es ausdrückte, Lügen mit Hintergrund. Wir wollten Berichte aus allen Ländern, aber auch von allen Sternen bringen. Und jeder Bericht sollte die politischen, sozialen, gesellschaftlichen, literarischen, künstlerischen und persönlichen Angelegenheiten der nahen Umwelt aus der Perspektive der Erfindung glossieren und brandmarken. Der Titel des Blattes machte keine Schwierigkeiten. Es sollte »Das Vaterland« heißen, womit jene weitere Heimat gemeint war, die keine Grenzen hat und den ganzen Kosmos umfasst. In meinem Besitz befindet sich heute noch ein Stoß gebündelter Aufzeichnungen, auf dessen Umschlagblatt in Paul Scheerbarts Handschrift zu lesen ist, »Das Vaterland. Es ist Herbst,

und voll hochgeschwellter Zukunftspläne verließen wir unseren Retter. Die Probenummer wurde vorgelegt, fand Herrn Eisels Beifall, und es wurde ein Tag vereinbart, wann wir zusammen zum Notar gehen sollten, da unser Verleger grundsätzlich nur notarielle Vereinbarungen eingehen wollte. Ich hatte, um nicht zu verschlafen, die Nacht durchgebummelt und klingelte morgens um 8 Uhr bei Scherbart. Der gute Bär öffnete mir mit verweinten Augen. »Gehen Sie, Mann, rein«, sagte sie wehmütig, und ich ging rein. Da lag Paul Scherbart bäuchlings auf der Ottomane, strampelte mit den Beinen, trommelte mit den Fäusten und schrie vor Lachen, dass die Wände zitterten. »Da, Lies«, sagte er nur und schob mir einen Brief zu. Herr Eiselt teilte uns mit, dass er leider im letzten Augenblick gezwungen sei, von unseren Verabredungen zurückzutreten. Wir hätten ihm erklärt, dass unser Blatt eine schroff antimilitaristische Tendenz verfolgen werde. Nun habe er soeben den Kauf von 2 Annoncenzeitungen abgeschlossen, das Casino und die Kantine, die ausschließlich für Militärkreise bestimmt seien. Wir müssten wohl einsehen, dass er nicht gleichzeitig ein antimilitaristisches und 2 Soldatenblätter herausbringen könne. Es werde ihn jedoch freuen, wenn er uns jeden durch die Herausgabe eines Buches schadlos halten könnte. Ich ging nach Hause und holte das wohlgeordnete Manuskript meiner lyrischen Gedichte. Und am Nachmittage dieses Tages fuhren Paul Scherbart und ich wiederum gemeinsam nach Lichterfelde, und Herr Eiselt machte sofort und ohne Notar mit uns beiden Kontrakt. Und die ersten Bücher, die in seinem Verlage erschienen, waren Paul Scherbarts Machtspäße und meine Wüste. Während des Krieges ist Paul Scherbart gestorben. Er hat sein Leben lang zu wenig gegessen und zu viel getrunken. Das herrliche, mächtige, Leib und Seele erschütternde Lachen des einzigen großen Humoristen der modernen deutschen Literatur ist stumm geworden. Ich denke an eine öffentliche Vorlesung, die er aus seinen Werken halten sollte. Er las brillant, aber plötzlich übermannte ihn sein eigener Humor. Er fing zu wackeln an, er fing zu prusten an, und dann brach das Lachen mit einer solchen Urgewalt hervor, dass an kein Lesen mehr zu denken war. Da stand ein deutscher Dichter auf dem Podium und lachte, schüttelte sich, brüllte vor Lachen. Und der ganze Zuhörerraum war angesteckt von dem lachenden Dichter, bog sich und krähte.